Fünftes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Fünftes Abenteuer, Teil 1. Merkwürdiger Prozess und ferneres, weises, verständiges Benehmen des Herrn Geheimen Hofrats Knarrpanti. Gedanken junger, dichterischer Enthusiasten und schriftstellerischer Damen. Peregrinus' Betrachtungen über sein Leben und Meister Flohs Gelehrsamkeit und Verstand. Seltene Tugend und Standhaftigkeit des Herrn Tyß. Unerwarteter Ausgang eines bedrohlichen, tragischen Auftritts. Der geneigte Leser erinnert sich, dass die Papiere des Herrn Peregrinus Tyß in Beschlag genommen wurden, um einer Tat, die nicht geschehen, näher auf die Spur zu kommen. Beide, der Abgeordnete des Rats und der geheime Hofrat Knarrpanti, hatten jede Schrift, jeden Brief, ja jedes Zettelchen, das vorgefunden, Wasch- und Küchenzettel nicht ausgenommen, auf das Genaueste durchgelesen, wären aber nun rücksichts des Resultats ihrer Erforschungen völlig verschiedener Meinung. Der Abgeordnete versicherte nämlich, dass die Papiere auch nicht ein Wort enthielten, welches Bezug auf ein Verbrechen haben könne, wie es Peregrinus der Anklage nach begangen haben solle. Des Herrn Geheimen Hofrats Knarrpanti späherisches Falkenauge hatte dagegen gar vieles in den Schriften des Herrn Peregrinus Tyß entdeckt, das ihn als einen höchst gefährlichen Menschen darstellte. Peregrinus hatte sonst in seinen früheren Jünglingsjahren ein Tagebuch gehalten. In diesem Tagebuch gab es nun aber eine Menge verfänglicher Stellen, die rücksichts der Entführung junger Frauenzimmer nicht allein auf seine Gesinnung ein sehr nachteiliges Licht warfen, sondern ganz klar bewiesen, dass er dies Verbrechen schon öfters begangen. So hieß es: Es ist doch etwas Hohes, Herrliches um diese Entführung. Ferner: Doch hab ich von allen die Schönste entführt. Ferner: Entführt habe ich ihm diese Marianne, diese Philine, diese Mignon. Ferner: Ich liebe diese Entführungen. Ferner: Entführt sollte, musste Julia werden, und es geschah wirklich, da ich sie auf einem einsamen Spaziergang im Walde von Vermummten überfallen und verschleppen ließ. Außer diesen ganz entscheidenden Stellen im Tagebuch fand sich auch noch der Brief eines Freundes vor, in dem es verfänglicherweise hieß: »So möchte ich dich bitten, entführe ihm Friederike, wo und wie du nur kannst.« Alle die erwähnten Worte, nebst 100 andern Phrasen, waren nur die Wörter »Entführung«, »Entführen«, »Entführt« darin enthalten, hatte der weise Knarrpanti nicht allein mit Rotstift dick unterstrichen, sondern auch noch auf einem besondern Blatte zusammengestellt, welches sich sehr hübsch ausnahm und mit welcher Arbeit er ganz besonders zufrieden schien. »Sehen Sie wohl«, sprach Knarrpanti zu dem Abgeordneten des Rates, »sehen Sie wohl, wertester Herr Kollege, habe ich es nicht gesagt? Der Peregrinus Tyß ist ein verruchter, abscheulicher Mensch, ein wahrer Don Juan. Wer weiß, wo die unglücklichen Schlachtopfer seiner Lüste hingekommen sind, die Marianne, die Philine und wie sie alle heißen mögen. Es war die höchste Zeit, dass dem Unwesen gesteuert wurde, sonst hätte der gefährliche Mensch durch seine verführerischen Umtriebe die gute Stadt Frankfurt in 1000 Leid versetzen können. Was hat der Mensch schon nach seinen eigenen Geständnissen für Verbrechen begangen? Sehen Sie diese Stelle, bester Herr Kollege, und urteilen Sie selbst, wie der Peregrinus das Entsetzliche im Schilde führt.« Die Stelle in dem Tagebuch, auf welche der weise geheime Hofrat Knarrpanti den Abgeordneten des Rates aufmerksam machte, lautete: »Heute war ich leider mordfaul.« Die Silbe »Mord« war dreimal unterstrichen, und Knarrpanti meinte, ob jemand wohl verbrecherischere Gesinnung an den Tag legen könne, als wenn er bedauere, heute keinen Mord verübt zu haben. Der Abgeordnete wiederholte seine Meinung, dass in den Papieren des Herrn Peregrinus Tyß auch nicht die leiseste Spur eines Verbrechens merkbar geworden. Knarrpanti schüttelte ungläubig den Kopf, und der Abgeordnete bat ihn, doch noch einmal jene Stelle, die er selbst als verdächtig ausgezogen, anzuhören, wiewohl im bessern Zusammenhange. Der geneigte Leser wird sich sehr bald von Knarrpantis sublimer Schlauheit ganz überzeugen. Der Abgeordnete schlug das verfängliche Tagebuch auf und las: »Heute sah ich im Theater Mozarts Entführung aus dem Serail zum 20. Mal mit demselben Entzücken. Es ist doch etwas Hohes, Herrliches um diese Entführung. Ferner, die Blumen, sie konnten mir alle gefallen, doch hab ich von allen die schönste entführt. Ferner, entführt habe ich ihm diese Marianne, diese Philine, diese Mignon, denn zu sehr vertiefte er sich in diese Gestaltungen, fantasierte von dem alten Harfner und zankte mit Jarnot. Wilhelm Meister ist kein Buch für solche, die eben aus schwerer Nervenkrankheit erstehen. Ferner, Jüngers Entführung ist ein artiges Lustspiel. Ich liebe diese Entführungen, weil sie der Intrige ein besonderes Leben einhauchen. Ferner, der zu wenig überdachte Plan brachte mich gewaltig in die Enge. Entführt sollte, musste Julia werden, und es geschah wirklich, da ich sie auf einem einsamen Spaziergange im Walde von Vermummten überfallen und fortschleppen ließ. Ich freute mich ungemein über diese neue Idee, die ich breit genug ausführte. Überhaupt war dies Trauerspiel ein gar drolliges Machwerk des begeisterten Knaben, und es tut mir leid, dass ich es ins Feuer geworfen. Der Brief lautete: »So oft siehst du Friederiken in der Gesellschaft, du Glücklicher. Wahrscheinlich lässt Moritz niemanden heran und nimmt ihre ganze Aufmerksamkeit in Beschlag. Wärst du nicht so blöde, so weiberscheu, so möchte ich dich bitten, entführe ihm Friederike, wo und wie du nur kannst.« Knarrpanti blieb dabei, dass selbst der Zusammenhang die Sache nicht bessere, da es eben arglistige Schlauheit des Verbrechers sei, solche Äußerungen so zu verhüllen, dass sie auf den ersten Blick für ganz indifferent, für ganz unschuldig gelten könnten. Auf besonderen Verweis solcher Schlauheit machte der tiefsinnige Knarrpanti den Abgeordneten auf einen Vers aufmerksam, der in Peregrinus' Papieren vorkam und wohin von einer endlosen Führung des Schicksals die Rede war. Nicht wenig tat sich Knarrpanti auf die Sagazität zugute, mit der er sogleich herausgefunden, dass das Wort Entführung in jenem Vers getrennt worden, um es der Aufmerksamkeit und dem Verdacht zu entziehen. Der Rat wollte immer noch nicht auf ein weiteres Verfahren wider den Angeklagten Peregrinus Tyß eingehen, und die Rechtsverständigen bedienten sich eines Ausdrucks, der schon deshalb hier stehen darf, weil er in dem Märchen von Meister Floh wunderlich ausnimmt. Das Wunderliche aber darf das Wunderbare, der eigentliche Schmuck des Märchens genannt werden, doch als ein angenehmer Schnörkel nicht zu verwerfen ist. Sie sagten nämlich, die Rechtsverständigen, es fehle gänzlich an einem Corpus Delicti. Der weise Rat Knarrpanti blieb aber fest dabei, dass ihn des Delictum den Henker was kümmere, wenn er nur ein Corpus in die Faust bekäme. Und das Corpus sei der gefährliche Entführer und Mörder Herr Peregrinus Tyß. Der Herausgeber bittet den geneigten, nicht rechtsverständigen Leser, vorzüglich aber jede schöne Leserin, sich diese Stelle von einem jungen Rechtsgelehrten erklären zu lassen. Besagter Rechtsgelehrter wird sich augenblicklich in die Brust werfen und beginnen: »In der Rechtssprache heißt« und so weiter. Bloß den Vorfall in der Nacht, von dem die Zeugen gesprochen, hielt der Abgeordnete für einen Gegenstand, worüber Herr Peregrinus Tyß wohl vernommen werden müßte. Peregrinus geriet in nicht geringe Verlegenheit, als er von dem Abgeordneten über den Hergang der Sache befragt wurde. Er fühlte, daß die ganze Erzählung, weiche er in keinem Umstande von der Wahrheit ab, eben deshalb den Stempel der Lüge, wenigstens der höchsten Unwahrscheinlichkeit, tragen müsse. Für ratsam fand er es daher, ganz zu schweigen und sich damit zu schützen, daß, sobald kein wirklich bestimmtes Verbrechen feststehe, dessen man ihn beschuldige, er nicht nötig zu haben glaube, über einzelne Begebenheiten in seinem Leben Rede zu stehen. Knarrpanti frohlockte über diese Erklärung des Angeklagten, durch die er seinen ganzen Verdacht bestätigt fand. Er äußerte dem Abgeordneten ziemlich unverhohlen, daß er das Ding nicht recht anzugreifen wisse, und der Abgeordnete war hell und verständig genug einzusehen, daß eine Vernehmung, die Knarrpanti selbst besorgen wollte, dem Peregrinus keinen Nachteil bringen, sondern vielmehr der Sache den Ausschlag zu seinem Vorteil geben konnte. Der scharfsinnige Knarrpanti hatte über 100 Fragen in Bereitschaft, mit denen er dem Peregrinus zu Leibe ging, und die in der Tat oft nicht leicht waren zu beantworten. Vorzüglich waren sie dahin gerichtet, zu erforschen, was Peregrinus sowohl im Allgemeinen sein ganzes Leben hindurch als auch bei diesem, jenem besonderen Anlass, wie zum Beispiel bei dem Aufschreiben der verdächtigen Worte in seinen Papieren, gedacht habe. Das Denken, meinte Knarrpanti, sei an und vor sich selbst schon eine gefährliche Operation und würde bei gefährlichen Menschen eben desto gefährlicher. Ferner gab es solche verfänglichen Fragen, wie zum Beispiel, wer der ältliche Mann im blauen Unterrock und kurzgeschnittenen Haaren gewesen sei, mit dem er sich am 24. März des vergangenen Jahres mittags an der Wirtstafel über die beste Art, den Rheinlachs zu bereiten, verständigt habe? Ferner, ob er nicht selbst einsehe, dass all die geheimnisvollen Stellen in seinen Papieren mit Recht den Verdacht erweckten, dass das, was er niederzuschreiben unterlassen, noch viel Verdächtigeres, ja, ein vollkommenes Geständnis der Tat hätte enthalten können. Diese Art der Untersuchung, ja, der geheime Hofrat Knarrpanti selbst, kam dem Peregrinus so seltsam vor, dass er begierig war, die Gedanken des spitzfindigen Schlaukopfs zu erkennen. Er schnippte mit dem Daumen, und schnell setzte ihm der gehorsame Meister Floh das mikroskopische Glas in die Pupille. Knarrpantis Gedanken lauteten ungefähr: »Ich glaube selbst gar nicht, dass der junge Mann unsere Prinzessin, die schon vor mehreren Jahren mit einem landstreichenden Komödianten durchgegangen ist, entführt hat, ja, entführt haben kann. Aber ich durfte die Gelegenheit nicht versäumen, zu meinem eigenen Besten einen großen Rumor zu machen. Mein kleiner Herr fing an, gleichgültig gegen mich zu werden, und am Hofe nannte man mich einen langweiligen Träumer, ja, man fand mich öfters albern und fade. Da doch keiner mir an Geist und Geschmack überlegen war, keiner von all den kleinen Diensten, durch den man sich eben einschmeichelt bei den Herren, so gut verstand als ich. Half ich nicht selbst dem Kammerdiener des Fürsten beim Stiefelputzen? Da kam ja die Entführungsgeschichte wie eine Wohltat des Himmels. Mit der Nachricht, dass ich der entflohenen Prinzessin auf die Spur gekommen, erhob ich mich plötzlich wieder zu dem Ansehen, das ich beinahe ganz verloren. Man findet mich wieder verständig, weise, gewandt und vorzüglich dem Herrn so treu ergeben, dass ich eine Stütze des Staates zu nennen, auf der alles wohl beruht. Es wird, es kann aus der Sache gar nichts herauskommen, da die wirklich geschehene Entführung dem Menschen nicht nachzuweisen ist. Aber es tut gar nichts zur Sache. Eben deshalb will ich den jungen Mann recht arg quälen mit Kreuz- und Querfragen, so viel ich nur vermag. Denn je mehr ich dies tue, je höher wird mein Interesse für die Sache, mein reger Eifer für das Wohl meines Herrn gepriesen. Ich muss es nur dahin bringen, dass ich den jungen Mann ungeduldig mache und einige schnippische Antworten erpresse. Die streiche ich dann an mit einem tüchtigen Rotstift, begleite sie wohl auch mit einigen Bemerkungen, und ehe man sich's versieht, steht der Mann da in einem zweideutigen Licht, und aus dem Ganzen erhebt sich ein gehässiger Geist, der ihm Nachteil bringt und sogar solche unbefangenen, ruhigen Leute wie der Herr Abgeordnete da wieder ihn einnimmt. Gepriesen sei die Kunst, der gleichgültigsten Sache einen Anstrich von gehässiger Bedeutsamkeit zu geben. Es ist eine Gabe, die mir die Natur verlieh, und vermöge der ich mir meine Feinde vom Hals schaffe und selbst im besten Wohlsein bleibe. Ich muss lachen, dass der Rat Wunder glaubt, wie viel mir an der wirklichen Ermittlung der Wahrheit gelegen ist, da ich doch nur mich selbst im Auge habe und die ganze Sache als ein Mittel betrachte, mich bei dem Herrn wichtig zu machen und so viel Beifall und Geld zu erobern als nur möglich. Kommt auch nichts dabei heraus, so sagt doch keiner, dass meine Bemühungen unnütz gewesen sind. Es heißt vielmehr, dass ich wohl recht hatte und durch die getroffenen Maßregeln wenigstens verhinderte, dass der schelmische Peregrinus Tyß die bereits entführte Prinzessin hinterher noch wirklich entführte. Da Peregrinus auf diese Art die Gedanken des sublimen Hofrats durchschaute, so war es natürlich, dass er sich in gehöriger Fassung erhielt und statt, wie Knarrpanti wollte, unruhig zu werden, durch gar geschickte Antworten Knarrpantis Scharfsinn zu Schanden machte. Der Abgeordnete des Rats schien seine Freude daran zu haben. Diesem erzählte aber Peregrinus, nachdem Knarrpanti sein endloses Verhör, hauptsächlich aus Mangel an Atem geschlossen, unaufgefordert mit wenigen Worten, dass die junge Dame, die er in jener Christnacht auf ihr ausdrückliches Verlangen in sein Haus getragen, niemand anders sei als die Nichte des optischen Künstlers Leuwenhoek, namens Dörtje Elverdink, und dass diese sich jetzt bei ihrem Paten, dem Herrn Zwammer, aufhalte, der bei ihm im Hause zur Miete wohne. Man fand diese Angaben richtig, und der merkwürdige Entführungsprozess war beendigt. Knarrpanti drang zwar noch auf ferneres Vernehmen und las dem Rat sein scharfsinniges Verhörprotokoll vor, dies Meisterstück erregte aber ein allgemeines, schallendes Gelächter. Man fand es denn auch sehr ratsam, dass der Herr Geheime Hofrat Knarrpanti Frankfurt verließe und als Resultat seiner Bemühungen, als Beweis seiner Sagazität, seines regen Diensteifers, das bewunderungswürdige Aktenstück seinem Herrn selbst überbringe. Der seltsame Entführungsprozess wurde zum Stadtgespräch, und der würdige Knarrpanti musste zu seinem nicht geringen Verdruß bemerken, dass die Leute sich mit allen Zeichen des Ekels und Abscheus die Nase zuhielten, wenn er vorüberging, und ihre Plätze verließen, wenn er sich an die Wirtstafel setzen wollte. Bald machte er sich fort aus der Stadt. So musste aber Knarrpanti das Feld mit Schimpf und Schande räumen, auf dem er Lorbeeren zu sammeln gehofft hatte. Das, was hier hintereinander fort erzählt worden, hatte aber den Zeitraum von mehreren Tagen ausgefüllt. Denn man mag nicht denken, dass Knarrpanti in geringer Zeit einen ziemlichen Folioband zusammenzuschreiben vermochte. Einem solchen Bande glich aber das merkwürdige Verhörprotokoll. Knarrpantis tägliche Quälerei, sein albernes, anmaßendes Betragen erregte in Peregrinus tiefen Unmut, der aber doch merklich durch die Ungewissheit vermehrt wurde, in der er über das Schicksal der Schönsten schwebte. Mit Blitzeschnelle hatte, wie es der geneigte Leser am Schluss des vierten Abenteuers erfahren hat, Georg Pepusch die Kleine aus des verliebten Peregrinus Armen entführt und diesen zurückgelassen, starr vor Erstaunen und Schreck. Als Peregrinus endlich zur Besinnung gekommen, aufsprang und dem räuberischen Freunde nachsetzte, war alles öde und still im Hause. Auf wiederholtes starkes Rufen pantoffelte die alte Aline aus dem entferntesten Zimmer heran und versicherte, von dem ganzen Vorfall auch nicht das Mindeste bemerkt zu haben. Peregrinus wollte über Dörtjes Verlust beinahe außer sich geraten. Meister Floh ließ sich aber vernehmen mit tröstenden Worten. »Ihr wisst«, sprach er in einem Ton, der dem hoffnungslosesten Zutrauen einflößen musste, »ihr wisst ja noch gar nicht, teurer Herr Peregrinus Tyß, ob die schöne Dörtje Elverdink euer Haus wirklich verlassen hat. So viel, wie ich wohl auf solche Dinge verstehe, ist sie gar nicht weit. Mir ist's, als wittere ich ihre Nähe. Doch wollt ihr meinem freundschaftlichen Rat vertrauen und ihn befolgen, so überlasst die schöne Dörtje ihrem Schicksal. Glaubt mir, die Kleine ist ein wetterwendisches Ding. Mag es sein, dass sie, wie ihr mir gesagt habt, euch jetzt wirklich gut geworden ist. Wie lange wird es dauern, und sie versetzt euch in solch Trübsal und Leid, dass ihr Gefahr lauft, darüber den Verstand zu verlieren, wie die Distel Zeherit. Noch einmal sage ich es euch, gebt euer einsames Leben auf. Ihr werdet euch besser dabei befinden. Was für Mädchen habt ihr denn schon kennengelernt, dass ihr die Dörtje für die Schönste achtet? Welchem Weibe habt ihr euch denn schon genähert mit freundlichen Liebesworten, dass ihr glaubt, nur Dörtje könnte euch lieben? Geht, geht, Peregrinus, die Erfahrung wird euch eines Bessern überzeugen. Ihr seid ein ganz hübscher, stattlicher Mann, und ich müsste nicht so verständig und scharfsinnig sein, als es der Meister Floh wirklich ist, wenn ich nicht voraussehen sollte, dass euch das Glück der Liebe noch lachen wird, auf ganz andere Weise, als ihr es wohl jetzt vermutet. Peregrinus hatte dadurch, dass er an öffentliche Örter ging, bereits die Bahn gebrochen, und es wurde ihm nun weniger schwer, Gesellschaften zu besuchen, denen er sich sonst entzogen. Meister Floh tat ihm dabei mit dem mikroskopischen Glase vortreffliche Dienste, und Peregrinus soll während der Zeit ein Tagebuch gehalten und die wunderlichsten, ergötzlichsten Kontraste zwischen Worten und Gedanken, wie sie ihm täglich aufstießen, aufgezeichnet haben. Vielleicht findet der Herausgeber des seltsamen Märchens, Meister Floh geheißen, künftig Gelegenheit, manches weitere Mitteilung würdige aus diesem Tagebuch ans Licht zu fördern. Hier würde es nur die Geschichte aufhalten und darum dem geneigten Leser eben nicht willkommen sein. So viel kann gesagt werden, dass manche Redensart mit den dazugehörigen Gedanken stereotypisch wurde, wie zum Beispiel »Ich erbitte mir Ihren gütigen Rat«, lautete in Gedanken »Er ist albern genug zu glauben, dass ich wirklich in einer Sache, die längst beschlossen, seinen Rat verlange, und das kitzelt ihn.« »Ich vertraue Ihnen ganz.« »Ich weiß ja längst, dass du ein Spitzbube bist«, und so weiter. Endlich darf noch bemerkt werden, dass manche Leute doch den Peregrinus mit seinen mikroskopischen Betrachtungen in große Verlegenheit setzten. Das waren nämlich die jungen Männer, die über alles in den höchsten Enthusiasmus geraten und sich in einen brausenden Strom der prächtigsten Redensarten ergießen konnten. Unter diesen schien am tiefsten und herrlichsten junge Dichter zu sprechen, die von lauter Fantasie und Genialität strotzten und vorzüglich von Damen viel Anbetung erleiden mussten. Ihnen reihten sich schriftstellerische Frauen an, die alle Tiefen des Seins hienieden, sowie alle echt philosophische, das Innerste durchdringende Ansichten der Verhältnisse des sozialen Lebens, wie man zu sagen pflegt, recht am Schnürchen hatten und in prächtigen Worten herzusagen wussten, wie eine Festtagspredigt. Kam es dem Peregrinus wunderbar vor, daß die Silberfaden aus Gamahehs Gehirn herausrankten in ein unentdeckbares Etwas, so erstaunte er nicht wenig darüber, was er im Gehirn der erwähnten Leute wahrnahm. Er sah zwar das seltsame Geflecht von Adern und Nerven, bemerkte aber zugleich, daß diese gerade, wenn die Leute über Kunst und Wissenschaft, über die Tendenzen des höheren Lebens überhaupt, ganz ausnehmend herrlich sprachen, gar nicht eindrangen in die Tiefen des Gehirns, sondern wieder zurückwuchsen, so daß von deutlicher Erkennung der Gedanken gar nicht die Rede sein konnte. Er teilte seine Bemerkung dem Meister Floh mit, der wie gewöhnlich in einer Falte des Halstuchs saß. Meister Floh meinte, daß das, was Peregrinus für Gedanken halte, gar keine wären, sondern nur Worte, die sich vergeblich mühten, Gedanken zu werden. Erlustigte sich nun Herr Peregrinus Tyß in der Gesellschaft auf mannigfache Weise, so ließ auch sein treuester Begleiter, Meister Floh, viel von seinem Ernste nach und bewies sich als ein kleiner schalkischer Lüstling, als ein aimable Roué. Keinen schönen Hals, keinen weißen Nacken eines Frauenzimmers konnte er nämlich sehen, ohne bei der ersten besten Gelegenheit sich aus seinem Schlupfwinkel hervor und auf den einladenden Sitz zu schwingen, wo er jeder Nachstellung gespitzter Finger geschickt zu entgehen wußte. Dies Manöver umfaßte ein doppeltes Interesse. Einmal fand er selbst seine Lust daran, dann wollte er aber auch Peregrinus' Blick auf Schönheiten ziehen, die Dörtjes Bild verdunkeln sollten. Dies schien aber ganz vergebliche Mühe zu sein, denn keine einzige der Damen, denen sich Peregrinus ohne alle Scheu mit voller Unbefangenheit näherte, kam ihm so gar hübsch und anmutig vor als seine kleine Prinzessin. Weshalb aber auch nun vollends seine Liebe zur Kleinen festhielt, war, daß bei keiner er Worte und Gedanken so zu seinen Gunsten übereinstimmen fand als bei ihr. Er glaubte, sie nimmer lassen zu können, und erklärte dies unverhohlen. Meister Floh ängstigte sich nicht wenig. Ende von Teil 1 des fünften Abenteuers. Fünftes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Fünftes Abenteuer, Teil 2. Peregrinus bemerkte eines Tages, dass die alte Aline schalkig vor sich hinlächelte, öfters als sonst Tabak schnupfte, sich räusperte, undeutliches Zeug murmelte, kurz, in ihrem ganzen Wesen tat wie jemand, der etwas auf dem Herzen hat und es gerne los sein möchte. Dabei erwiderte sie auf alles: »Ja, man kann das nicht wissen, man muß das abwarten«, mochte nun diese Redensart passen oder nicht. »Sage«, rief Peregrinus endlich voll Ungeduld, »sage sie es lieber gleich heraus, Aline, was es wieder gibt, ohne so um mich herumzuschleichen mit geheimnisvollen Mienen.« »Ach«, rief die Alte, indem sie die dürren Fäuste zusammenschlug, »ach, das herzige, allerliebste Zuckerpüppchen, das zarte, liebe Ding!« »Wen meint sie denn?« unterbrach Peregrinus die Alte verdrießlich. »Ei«, sprach diese schmunzelnd weiter, »ei, wen sollte ich denn anders meinen als unsere liebe Prinzess hier unten bei Herrn Swammer, ihre liebe Braut, Herr Tyß?« »Weib«, fuhr Peregrinus auf, »unglückliches Weib, sie ist hier, hier im Hause, und das sagst du mir erst jetzt?« »Wo sollte«, erwiderte die Alte, ohne im Mindesten aus ihrer behaglichen Ruhe zu kommen, »wo sollte die Prinzess auch wohl anders sein als hier, wo sie ihre Mutter gefunden hat?« »Wie?« rief Peregrinus. »Was sagt sie, Aline?« »Ja«, sprach die Alte, indem sie den Kopf erhoben, »ja, Aline, das ist mein rechter Name, und wer weiß, was in kurzer Zeit vor ihrer Hochzeit noch alles an das Tageslicht kommen wird.« Ohne sich an Peregrinus Ungeduld, der sie bei allen Engeln und Teufeln beschwor, doch nur zu reden, zu erzählen, auch nur im Mindesten zu kehren, nahm die Alte gemächlich Platz in einem Lehnstuhl, zog die Dose hervor, nahm eine große Prise und bewies dann dem Peregrinus sehr umständlich mit vielen Worten, dass es keinen größern, schändlichern Fehler gäbe als die Ungeduld. »Ruhe«, so sprach sie, »Ruhe, mein Söhnchen, ist dir vor allen Dingen nötig. Denn sonst läufst du Gefahr, alles zu verlieren in dem Augenblick, als du es gewonnen zu haben glaubst. Ehe du ein Wörtchen von mir hörst, musst du dich dort still hinsetzen wie ein artiges Kind und mich beileibe nicht in meiner Erzählung unterbrechen.« Was blieb dem Peregrinus übrig, als der Alten zu gehorchen, die, sowie Peregrinus Platz genommen, Dinge vorbrachte, die wunderlich und seltsam genug anzuhören waren. So wie die Alte erzählte, hatten die beiden Herren, nämlich Swammerdamm und Leuwenhoek, sich in dem Zimmer noch recht tüchtig herumgebalgt und dabei entsetzlich gelärmt und getobt. Dann war es stille geworden. Ein dumpfes Ächzen hatte indessen die Alte befürchten lassen, dass einer von beiden auf den Tod verwundet. Als nun aber die Alte neugierig durch das Schlüsselloch guckte, gewahrte sie ganz etwas anderes, als sie geglaubt. Swammerdamm und Leuwenhoek hatten den Georg Pepusch erfasst und strickten und drückten ihn mit ihren Fäusten so, dass er immer dünner und dünner wurde, worüber er denn so ächzte, wie es die Alte vernommen. Zuletzt, als Pepusch so dünn geworden wie ein Distelstengel, versuchten sie, ihn durch das Schlüsselloch zu drücken. Der arme Pepusch hing schon mit dem halben Leibe heraus auf den Flur, als die Alte entsetzt von dannen floh. Bald darauf vernahm die Alte ein lautes, schallendes Gelächter und gewahrte, wie Pepusch in seiner natürlichen Gestalt von den beiden Magiern ganz friedlich zum Hause hinausgeführt wurde. In der Tür des Zimmers stand die schöne Dörtje und winkte die Alte hinein. Sie wollte sich putzen und hatte dabei die Hilfe der Alten nötig. Die Alte konnte gar nicht genug von der großen Menge Kleider reden, die die Kleine aus allerlei Schränken herbeigeholt und ihr gezeigt, und von denen eins immer reicher und prächtiger gewesen sei als das andere. Dann versicherte die Alte auch, dass wohl nur eine indische Prinzessin solch Geschmeide besitzen könne als die Kleine. Die Augen täten ihr noch weh von dem blendenden Gefunkel. Die Alte erzählte weiter, wie sie mit dem lieben Zuckerkinde während des Ankleidens dies und jenes gesprochen, wie sie an den seligen Herrn Tyß, an das schöne Leben, das sonst im Hause geführt worden, gedacht und wie sie zuletzt auf ihre verstorbene Verwandte gekommen. »Sie wissen«, so sprach die Alte, »Sie wissen, lieber Herr Tyß, dass mir nichts über meine selige Frau Muhme, die Kartundruckerfrau, geht. Sie war in Mainz und ich glaube gar auch in Indien gewesen und konnte Französisch beten und singen. Habe ich dieser Frau Muhme den unchristlichen Namen Aline zu verdanken, so will ich ihr das gerne im Grabe verzeihen, da ich, was die feine Lebensart, die Manierlichkeit, den Verstand, die Worte hübsch zu setzen, allein von ihr profitiert habe. Als ich nun recht viel von der Frau Muhme erzählte, fragte die kleine Prinzessin nach meinen Eltern, Großeltern und immer so weiter und weiter in die Familie hinein. Ich schüttete mein Herz aus, Ich sprach ganz ohne Rückhalt davon, daß meine Mutter beinahe ebenso schön gewesen sei als ich, wiewohl ich sie in Ansehen der Nase übertreffe, die vom Vater abstamme und überhaupt nach der Form in der Familie gebräuchlich sei, schon seit Menschengedenken. Da kam ich dann auch auf die Kirchweih zu reden, als ich den Deutschen tanzte mit dem Sergeanten Häperpiep und die himmelblauen Strümpfe angezogen hatte mit den roten Zwickeln. Nun, lieber Gott, wir sind alle schwache, sündige Menschen. Doch, Herr Tyß, Sie sollten nun selbst gesehen haben, wie die kleine Prinzess, die erst gekichert und gelacht hatte, daß es eine Lust war, immer stiller und stiller wurde und mich anstarrte mit solchen seltsamen Blicken, daß mir in der Tat ganz graulich zumute wurde. Und denken Sie sich, Herr Tyß, plötzlich, ehe ich mir's versehe, liegt die kleine Prinzess vor mir auf den Knien und will mir durchaus die Hand küssen und ruft: »Ja, du bist es, nun erkenne ich dich, ja, du bist es selbst.« Und als ich nun ganz erstaunt frage, was das heißen soll, die Alte stockt, und als Peregrinus in sie drang, doch nur weiter zu reden, nahm sie ganz ernst und bedächtig eine große Prise und sprach: »Wirst es zeitig genug erfahren, mein Söhnchen, was sich nun weiter begab. Jedes Ding hat seine Zeit und seine Stunde.« Peregrinus wollte eben noch schärfer in die Alte dringen, ihm mehr zu sagen, als diese in ein gellendes Gelächter ausbrach. Peregrinus mahnte sie mit finsterem Gesicht daran, daß sein Zimmer eben nicht der Ort sei, wo sie mit ihm Narrenpossen treiben dürfe. Doch die Alte schien, beide Fäuste in die Seite gestemmt, ersticken zu wollen. Die brennend rote Farbe des Antlitzes ging über in ein angenehmes Kirschbraun, und Peregrinus stand im Begriff, der Alten ein volles Glas Wasser ins Gesicht zu gießen, als sie zu Atem kam und die Sprache wiedergewann. »Soll«, sprach sie, »soll man nicht lachen über das kleine närrische Ding? Nein, solche Liebe gibt es gar nicht mehr auf Erden. Denken Sie sich, Herr Tyß«, die Alte lachte aufs Neue, dem Peregrinus wollte die Geduld ausgehen. Endlich brachte er dann mit Mühe heraus, daß die kleine Prinzess in dem Wahne stehe, daß er, Herr Peregrinus Tyß, durchaus die Alte heiraten wolle und daß sie, die Alte, ihr aufs Feierlichste versprechen müssen, seine Hand auszuschlagen. Dem Peregrinus war es, als sei er in ein böses Hexenwesen verflochten, und es wurde ihm so unheimlich zumute, daß ihm selbst die alte, ehrliche Aline ein gespenstisches Wesen bedünken wollte, dem er nicht schnell genug entfliehen könne. Die Alte ließ ihn nicht fort, weil sie ihm noch ganz geschwind etwas vertrauen müsse, was die kleine Prinzess angehe. »Es ist«, sprach die Alte vertraulich, »es ist nun gewiß, daß Ihnen, lieber Herr Peregrinus, der schöne, leuchtende Glücksstern aufgegangen. Aber es bleibt nun Ihre Sache, sich den Stern günstig zu erhalten.« Als ich der Kleinen beteuerte, daß sie ganz erstaunlich in sie verliebt und weit entfernt wären, mich heiraten zu wollen, meinte sie, daß sie sich nicht eher davon überzeugen und Ihnen ihre schöne Hand reichen könne, bis sie ihr einen Wunsch gewährt, den sie schon lange im tiefsten Herzen trage. Die Kleine behauptet, sie hätten einen kleinen, allerliebsten Negerknaben bei sich aufgenommen, der aus ihrem Dienst entlaufen. Ich habe dem zwar widersprochen, aber sie behauptet, der Bube sei so winzig klein, dass er in einer Nussschale wohnen könne. Diesen Knaben nun... »Daraus wird nichts«, fuhr Peregrinus, der längst wußte, wo die Alte hinaus wolle, heftig auf, und verließ stürmisch Zimmer und Haus. Es ist eine alte, hergebrachte Sitte, daß der Held der Geschichte, ist er von heftiger Gemütsbewegung ergriffen, hinausläuft in den Wald oder wenigstens in das einsam gelegene Gebüsch. Diese Sitte ist darum gut, weil sie im Leben wirklich herrscht. Hiernach konnte es sich aber mit Herrn Peregrinus Tyß nicht anders begeben, als daß er von seinem Hause auf dem Roßmarkt so lange in einem Strich fortrannte, bis er die Stadt hinter sich und ein nahegelegenes Gebüsch erreicht hatte. Da es ferner in einer romanhaften Historie keinem Gebüsch an rauschenden Blättern, seufzenden, lispelnden Abendlüften, murmelnden Quellen, geschwätzigen Bächen usw. fehlen darf, so ist zu denken, daß Peregrinus das alles in seinem Zufluchtsorte fand. Auf einem bemoosten Stein, der zur Hälfte im spiegelhellen Bache lag, dessen Wellen kräuselnd um ihn herplätscherten, ließ sich Peregrinus nieder mit dem festen Vorsatz, die seltsamen Abenteuer des Augenblicks überdenkend, den Ariadnefaden zu suchen und zu finden, der ihm den Rückweg aus dem Labyrinth der wunderlichen Rätsel zeigen sollte. Es mag wohl sein, daß das in abgemessenen Pausen wiederkehrende Geflüster der Büsche, das eintönige Rauschen der Gewässer, das gleichmäßige Klappern einer entfernten Mühle bald sich als Grundton gestaltet, nachdem sich die Gedanken zügeln und formen, so daß sie nicht mehr ohne Rhythmus und Takt durcheinanderbrausen, sondern zu deutlicher Melodie werden. So kam denn auch Peregrinus, nachdem er einige Zeit sich an dem anmutigen Orte befunden, zu ruhiger Betrachtung. »In der Tat«, sprach Peregrinus zu sich selbst, »ein fantastischer Märchenschreiber könnte nicht tollere, verwirrendere Begebenheiten ersinnen, als ich sie in dem geringen Zeitraum von wenigen Tagen wirklich erlebt habe. Die Anmut, das Entzücken, die Liebe selbst kommt dem einsiedlerischen Misogyn entgegen, ein Blick, ein Wort reicht hin, Flammen in seiner Brust anzufachen, deren Marter er scheute, ohne sie zu kennen. Aber Ort, Zeit, die ganze Erscheinung des fremden, verführerischen Wesens ist so geheimnisvoll, dass ein seltsamer Zauber sichtbarlich einzugreifen scheint, und nicht lange dauert es, so zeigt ein kleines, winziges, sonst verachtetes Tier Wissenschaft, Verstand, ja, eine wunderbare, magische Kraft. Und dieses Tier spricht von Dingen, die allen gewöhnlichen Begriffen unerfasslich sind, auf eine Weise, als sei das alles nur das tausendmal wiederholte Gestern und Heute des gemeinen Lebens hinter der Bratenschüssel und der Weinflasche. Bin ich dem Schwungrad zu nahe gekommen, das finstre, unbekannte Mächte treiben, und hat es mich erfasst in seinen Schwingungen? Sollte man nicht glauben, man müsse über derlei Dinge, wenn sie das Leben durchschneiden, den Verstand verlieren? Und doch befinde ich mich ganz wohl dabei. Ja, es fällt mir gar nicht sonderlich mehr auf, dass ein Flohkönig sich in meinen Schutz begeben und dafür ein Geheimnis anvertraut hat, das mir das Geheimnis der innern Gedanken erschließt und so mich über allen Trug des Lebens erhebt. Wohin wird, kann das alles führen? Wie, wenn hinter dieser wunderlichen Maske eines Flohs ein böser Dämon stäke, der mich verlocken wollte ins Verderben, der darauf ausginge, mir alles Liebesglück, das in Dörtjes Besitz mir erblühen könnte, zu rauben auf schnöde Weise. Wär es nicht besser, sich des kleinen Ungetüms gleich zu entledigen?« »Das war«, unterbrach Meister Floh das Selbstgespräch des Peregrinus, »das war ein sehr unfeiner Gedanke, Herr Peregrinus Tyß. Glaubt ihr, dass das Geheimnis, welches ich euch anvertraute, ein geringes ist? Kann euch dies Geschenk nicht als das entscheidendste Kennzeichen meiner aufrichtigen Freundschaft gelten? Schämt euch, dass ihr so misstrauisch seid. Ihr wundert euch über den Verstand, über die Geisteskräfte eines einzigen, sonst verachteten Tierchens, und das zeugt, nehmt es mir nicht übel, wenigstens von der Beschränktheit eurer wissenschaftlichen Bildung. Ich wollte, ihr hättet, was die denkende, sich willkürlich bestimmende Seele der Tiere betrifft, den griechischen Philo oder wenigstens des Hieronymi Rurarii Abhandlung Quod animalia bruta ratione antantur melius homine oder dessen Oratio pro moribus gelesen. Oder ihr wüsstet, was Lipsius und der große Leibniz über das geistige Vermögen der Tiere gedacht haben. Oder euch wäre bekannt, was der gelehrte, tiefsinnige Rabbi Maimonides über die Seele der Tiere gesagt hat. Schwerlich würdet ihr dann mich meines Verstandes halber für einen bösen Dämon halten oder gar die geistige Vernunftmasse nach der körperlichen Extension abmessen wollen. Ich glaube, am Ende habt ihr euch zur scharfsinnigen Meinung des spanischen Arztes Gomez Pereira hingeneigt, der in den Tieren nichts weiter findet als künstliche Maschinen ohne Denkkraft, ohne Willensfreiheit, die sich willkürlos automatisch bewegen. Doch nein, für so abgeschmackt will ich euch nicht halten, guter Herr Peregrinus Tyß, und fest daran glauben, dass ihr längst durch meine geringe Person eines Besseren belehrt seid. Ich weiß ferner nicht recht, was ihr Wunder nennt, schätzbarster Herr Peregrinus, oder auf welche Weise ihr es vermöget, die Erscheinungen unseres Seins, die wir eigentlich wieder nur selbst sind, da sie uns und wir sie wechselseitig bedingen, in Wunderbare und Nicht-Wunderbare zu teilen. Verwundert ihr euch über etwas deshalb, weil es euch noch nicht geschehen ist, oder weil ihr den Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht einzusehen wähnt, so zeugt das nur von der natürlichen oder angekränkelten Stumpfheit eures Blicks, der eurem Erkenntnisvermögen schadet. Doch nehmt es nicht übel, Herr Tyß, das Drolligste bei der Sache ist, dass ihr euch selbst spalten wollt in zwei Teile, von denen einer die sogenannten Wunder erkennt und willig glaubt, der andere dagegen sich über diese Erkenntnis, über diesen Glauben gar höchlich wundert. Ist es euch wohl jemals aufgefallen, dass ihr an die Bilder des Traums glaubt? Ich, unterbrach Peregrinus den kleinen Redner, ich bitt euch, bester Mann, wie möget ihr doch vom Traume reden, der nur als Resultat von irgendeiner Unordnung in unserem körperlichen und geistigen Organismus herrührt? Meister Floh schlug bei diesen Worten des Herrn Peregrinus Tyß ein ebenso feines als höhnisches Gelächter auf. »Armer«, sprach er hierauf zu dem etwas bestürzten Peregrinus, »armer Herr Tyß, so wenig erleuchtet ist euer Verstand, dass ihr nicht das Alberne solcher Meinung einsehet? Seit der Zeit, da das Chaos zum bildsamen Stoff zusammengeflossen, es mag etwas lange her sein, formt der Weltgeist alle Gestalten aus diesem vorhandenen Stoff, und aus diesem geht auch der Traum mit seinen Gebilden hervor. Skizzen von dem, was war oder vielleicht noch sein wird, sind diese Gebilde, die der Geist schnell hinwirft zu seiner Lust, wenn ihn der Tyrann, Körper genannt, seines Sklavendienstes entlassen. Doch ist hier weder Ort noch Zeit, euch zu widerlegen und eines Bessern überzeugen zu wollen. Es würde vielleicht auch von gar keinem Nutzen sein. Nur eine einzige Sache möchte ich euch noch entdecken. Sprecht, rief Peregrinus, sprecht oder schweigt, lieber Meister. Tut das, was euch am geratensten dünkt, denn ich sehe genugsam ein, dass ihr, seid ihr auch noch so klein, doch unendlich mehr Verstand und tiefe Kenntnis habt. Ihr zwingt mich zum unbedingten Vertrauen, unerachtet ich eure verblümten Redensarten nicht ganz verstehe. So vernehmt, nahm Meister Floh wieder das Wort, so vernehmt denn, dass ihr in die Geschichte der Prinzessin Gamaheh verflochten seid, auf ganz besondere Weise. Swammerdamm und Leuwenhoek, die Distel Zeherit und der Egelprinz, überdem aber noch der Genius Thetel, alle streben nach dem Besitz der schönen Prinzessin, und ich selbst muß gestehen, daß leider meine alte Liebe erwacht und ich tor genug sein konnte, meine Herrschaft mit der holden Treulosen zu teilen. Doch ihr, Herr Peregrinus, seid die Hauptperson. Ohne eure Einwilligung kann die schöne Gamaheh niemandem angehören. Wollt ihr den eigentlichen Zusammenhang der Sache, den ich selbst nicht weiß, erfahren, so müsst ihr mit Leuwenhoek darüber sprechen, der alles herausgebracht hat und gewiß manches Wort fallen lassen wird, wenn ihr euch die Mühe nehmen wollt und es versteht, ihn gehörig auszuforschen. Meister Floh wollte in seiner Rede fortfahren, als ein Mensch in voller Furie aus dem Gebüsch hervor auf den Peregrinus losstürzte. »Ha!« schrie Georg Pepusch, das war der Mensch, mit wilden Gebärden. »Ha! Treuloser, verräterischer Freund! Treffe ich dich in dieser verhängnisvollen Stunde! Auf denn! Durchbohre diese Brust oder falle von meiner Hand!« Damit riss Pepusch ein paar Pistolen aus der Tasche, gab ein Pistol dem Peregrinus in die Hand und stellte sich mit dem andern in Positur, indem er rief: »Schieße, feige Memme!« Peregrinus stellte sich, versicherte aber, dass nichts ihn zu dem heillosen Wahnsinn bringen würde, sich mit seinem einzigen Freunde in einen Zweikampf einzulassen, ohne die Ursache auch nur zu ahnen. Wenigstens würde er in keinem Fall den Freund zuerst mörderisch angreifen. Da schlug aber Pepusch ein wildes Gelächter auf, und in dem Augenblick schlug auch die Kugel aus dem Pistol, das Pepusch abgedrückt, durch den Hut des Peregrinus. Dieser starrte, ohne den Hut, der zur Erde gefallen, aufzuheben, den Freund an in tiefem Schweigen. Pepusch näherte sich dem Peregrinus bis auf wenige Schritte und murmelte dann dumpf: »Schieße!« Da drückte Peregrinus das Pistol schnell ab in die Luft. Laut aufheulend wie ein Rasender stürzte Georg Pepusch nun an die Brust des Freundes und schrie mit herzzerschneidendem Ton: sie stirbt aus Liebe zu dir! Unglücklicher, eile, rette sie, du kannst es, rette sie für dich, und mich lass untergehen in wilder Verzweiflung!« Pepusch rannte so schnell von dannen, daß Peregrinus ihn sogleich aus dem Gesicht verloren hatte. Schwer fiel es aber nun dem Peregrinus aufs Herz, daß des Freundes rasendes Beginnen durch irgend etwas Entsetzliches veranlasst sein müsse, das sich mit der holden Kleinen begeben. Schnell eilte er nach der Stadt zurück. Als er in sein Haus trat, kam ihm die Alte entgegen und jammerte laut, daß die arme, schöne Prinzess plötzlich auf das Heftigste erkrankt sei und wohl sterben werde, und der alte Herr Swammer sei eben selbst nach dem berühmtesten Arzte gegangen, den es in Frankfurt gebe. Den Tod im Herzen schlich Peregrinus in Herrn Swammers Zimmer, das ihm die Alte geöffnet. Da lag die Kleine, blass, erstarrt wie eine Leiche auf dem Sofa, und Peregrinus spürte erst dann ihren leisen Atem, als er niedergekniet sich über sie hinbeugte. So wie Peregrinus die eiskalte Hand der Armen faßte, spielte ein schmerzliches Lächeln um ihre bleichen Lippen, und sie lispelte: »Bist du es, mein süßer Freund? Kommst du her, noch einmal die zu sehen, die dich so unaussprechlich liebt? Ach, die eben deshalb stirbt, weil sie ohne dich nicht zu atmen vermag?« Peregrinus, ganz aufgelöst im herbsten Weh, ergoß sich in Beteuerung seiner zärtlichen Liebe und wiederholte, daß nichts in der Welt ihm so teuer sei, um es nicht der Holden zu opfern. Aus den Worten wurden Küsse, aber in diesen Küssen wurden wiederum wie Liebeshauch Worte vernehmbar. »Du weißt, so mochten diese Worte lauten, »du weißt, mein Peregrinus, wie sehr ich dich liebe. Ich kann dein sein, du mein. Ich kann gesunden auf der Stelle. Erblühen wirst du mich sehen in frischem, jugendlichem Glanz wie eine Blume, die der Morgentau erquickt und die nun freudig das gesenkte Haupt emporhebt. Aber gib mir den Gefangenen heraus, mein teurer, geliebter Peregrinus, sonst siehst du mich vor deinen Augen vergehen in namenloser Todesqual. Peregrinus, ich kann nicht mehr. Es ist aus.« Damit sank die Kleine, die sich halb aufgerichtet hatte, in die Kissen zurück. Ihr Busen wallte wie im Todeskampf stürmisch auf und nieder. Blauer wurden die Lippen, die Augen schienen zu brechen. In wilder Angst griff Peregrinus nach der Halsbinde, doch von selbst sprang Meister Floh auf den weißen Hals der Kleinen, indem er mit dem Ton des tiefsten Schmerzes rief: »Ich bin verloren!« Peregrinus streckte die Hand aus, den Meister zu fassen. Plötzlich war es aber, als hielt eine unsichtbare Macht seinen Arm zurück, und ganz andere Gedanken als die, welche ihn bisher erfüllt, gingen ihm durch den Kopf. »Wie«, dachte er, »weil du ein schwacher Mensch bist, der sich hingibt in toller Leidenschaft, der im Wahnsinn aufgeregter Begier das für Wahrheit nimmt, was doch nur lügnerischer Trug sein kann, darum willst du den treulos verraten, dem du deinen Schutz zugesagt? Darum willst du ein freies, harmloses Völklein in Fesseln ewiger Sklaverei schmieden? Darum den Freund, den du als den einzigen gefunden, dessen Worte mit den Gedanken stimmen, rettungslos verderben? Nein, nein, ermanne dich, Peregrinus, lieber den Tod leiden als treulos sein. Gib den Gefangenen, ich sterbe«, so stammelte die Kleine mit verlöschender Stimme. »Nein«, rief Peregrinus, indem er in heller Verzweiflung die Kleine in die Arme faßte, »nein, nimmermehr, aber lass mich mit dir sterben.« In dem Augenblick ließ sich ein durchdringender, harmonischer Laut hören, als würden kleine Silberglöckchen angeschlagen. Dörtje, plötzlich frischen Rosenschimmer auf Lipp und Wangen, sprang auf vom Sofa und hüpfte, in ein konvulsivisches Gelächter ausbrechend, im Zimmer umher. Sie schien vom Tarantelstich getroffen. Entsetzt betrachtete Peregrinus das unheimliche Schauspiel, und ein gleiches tat der Arzt, der ganz versteinert in der Türe stehen geblieben und dem Herrn Swammer, der ihm folgen wollte, den Eingang versperrte. Ende des fünften Abenteuers. Sechstes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Sechstes Abenteuer, Teil 1. Seltsames Beginnen reisender Gaukler in einem Weinhause, nebst hinlänglichem Prügeln. Tragische Geschichte eines Schneiderleins zu Sachsenhausen. Wie Georg Pepusch ehrsame Leute in Staunen setzt, das Horoskop, vergnüglicher Kampf bekannter Leute im Zimmer Leuwenhoeks. Alle Vorübergehenden blieben stehen, reckten die Hälse lang aus und guckten durch die Fenster in die Weinstube hinein. Immer dichter wälzte sich der Haufen heran, immer ärger stieß und drängte sich alles durcheinander, immer toller wurde das Gewirre, das Gelächter, das Toben, das Jauchzen. Diesen Rumor verursachten zwei Fremde, die sich in der Weinstube eingefunden und die, außerdem, daß ihre Gestalt, ihr Anzug, ihr ganzes Wesen etwas Fremdartiges in sich trug, das widerwärtig war und lächerlich zur gleichen Zeit, solche wunderlichen Künste trieben, wie man sie noch niemals gesehen hatte. Der eine, ein alter Mensch von abscheulichem, schmutzigem Ansehen, war in einem sehr engen Überrock von fahlschwarzem, glänzendem Zeuge gekleidet. Er wußte sich bald lang und dünn zu machen, bald schrumpfte er zu einem kurzen, dicken Kerl zusammen, und es war seltsam, daß er sich dabei ringelte wie ein glatter Wurm. Der andere, hochfrisiert, in bunten, seidenem Rock, ebensolchen Unterkleidern, großen silbernen Schnallen, einem Petit Maître aus der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gleichend, flog dagegen einmal über das andere hoch hinauf an die Stubendecke und ließ sich sanft wieder herab, indem er mit heiserer Stimme mißtönende Lieder in gänzlich unbekannter Sprache trällerte. Nach der Aussage des Wirtes waren beide, einer kurz auf den anderen, als ganz vernünftige, bescheidene Leute in die Stube eingetreten und hatten Wein gefordert. Dann blickten sie sich schärfer und schärfer ins Antlitz und fingen an zu diskutieren. Unerachtet ihre Sprache allen Gästen unverständlich war, so zeigte doch Ton und Gebärde, dass sie in einem Zank begriffen, der immer heftiger wurde. Plötzlich standen sie, in ihrer jetzigen Gestalt verwandelt, da und begannen das tolle Wesen zu treiben, das immer mehr Zuschauer herbeilockte. »Der Mensch«, rief einer von den Zuschauern, »der Mensch, der so schön auf- und niederfliegt, das ist ja wohl der Uhrmacher Degen aus Wien, der die Flugmaschine erfunden hat und einmal damit übers andere aus der Luft hinabpurzelt auf die Nase.« »Ach nein«, erwiderte ein anderer, »das ist nicht der Vogel Degen. Eher würde ich glauben, es wäre das Schneiderlein aus Sachsenhausen, wüsste ich nicht, dass das arme Ding verbrannt ist.« Ich weiß nicht, ob der geneigte Leser die merkwürdige Geschichte von dem Schneiderlein aus Sachsenhausen kennt. Hier ist sie. Geschichte des Schneiderleins aus Sachsenhausen. Es begab sich, dass ein zartes, frommes Schneiderlein zu Sachsenhausen an einem Sonntage gar schön geputzt mit seiner Frau Liebsten aus der Kirche kam. Die Luft war rau. Das Schneiderlein hatte zu Nacht nichts genossen als ein halbes weichgesottenes Ei und eine Pfeffergurke, morgens aber ein kleines Schälchen Kaffee. Wollte ihm daher flau und erbärmlich zumute werden, weil er überdem in der Kirche gar heftig gesungen und ihm nach einem Magenschnäpschen gelüsten. War die Woche über fleißig gewesen und auch artig gegen die Frau Liebste, der er von dem Stücken Zeug, die beim Herunterschneiden unter die Bank gefallen, einen propren Unterrock gefertigt. Frau Liebste willigte also freundlich, daß das Schneiderlein in die Apotheke treten und ein erwärmendes Schnäpschen genießen möge. Trat auch wirklich in die Apotheke und forderte dergleichen. Der ungeschickte Lehrbursche, der allein in der Apotheke zurückgeblieben, da der Rezeptarius, das Subjekt, kurz, alle übrigen klügeren Leute fortgegangen, vergriff sich und holte eine verschlossene Flasche vom Repositorio herab, in der kein Magenelixier befindlich, wohl aber brennbare Luft, womit die Luftbälle gefüllt werden. Davon schenkte der Lehrbursche ein Gläschen voll. Das setzte das Schneiderlein stracks an den Mund und schlürfte die Luft gierig herunter, als ein angenehmes Labsal. Wurde ihm aber alsbald gar possierlich zumute, war ihm, als hätte er ein paar Flügel an den Achseln oder als spiele jemand mit ihm Fangball. Denn ellenhoch und immer höher mußte er in der Apotheke aufsteigen und niedersinken. »Ei, Jemine, Jemine«, rief er, »wie bin ich doch ein flinker Tänzer geworden!« Aber dem Lehrburschen stand das Maul offen vor lauter Verwunderung. Geschah nun, daß jemand die Tür rasch aufriß, so daß das Fenster gegenüber aufsprang. Strömte alsbald ein starker Luftzug durch die Apotheke, erfaßte das Schneiderlein, und schnell wie der Wind war es fort durch das offene Fenster in alle Lüfte. Niemand hat es wieder gesehen. Begab sich nach mehrerer Zeit, daß die Sachsenhäuser zur Abendzeit hoch in den Lüften eine Feuerkugel erblickten, die mit blendendem Glanz die ganze Gegend erleuchtete und dann verlöschend zur Erde herabfiel. Wollten alle wissen, was zur Erde gefallen, liefen hin an den Ort, fanden aber nichts als ein kleines Klümpchen Asche, dabei aber den Dorn einer Schuhschnalle, ein Stückchen eiergelben Atlas mit bunten Blumen und ein schwarzes Ding, das beinahe anzusehen war wie ein Stockknopf von schwarzem Horn. Haben alle darüber nachgedacht, wie solche Sachen in einer Feuerkugel aus dem Himmel fallen mögen. Da ist aber die Frau Liebste des entfahrenen Schneiderleins dazugekommen, und als diese die gefundenen Sachen erblickt, hat sie die Hände gerungen, gar erbärmlich getan und geschrien: »Ach Jammer, das ist meines liebsten Schnallendorn! Ach Jammer, das ist meines liebsten Sonntagsweste! Ach Jammer, das ist meines liebsten Stockknopf!« Hatte aber ein großer Gelehrter erklärt, der Stockknopf sei kein Stockknopf, sondern ein Meteorstein oder ein missratener Weltkörper. Ist nun aber auf diese Weise den Sachsenhäusern und aller Welt kund geworden, daß das arme Schneiderlein, dem der Apothekerbursche brennbare Luft gegeben statt Magenschnaps, in den hohen Lüften verbrannt und heruntergesunken ist zur Erde als Meteorstein oder missratener Weltkörper. Ende der Geschichte von dem Schneiderlein aus Sachsenhausen. Der Kellner wurde endlich ungeduldig, daß der wunderliche Fremde nicht aufhörte, sich groß und klein zu machen, ohne auf ihn zu achten, und hielt ihm die Flasche Burgunder, die er bestellt hatte, dicht unter die Nase. Sogleich sog sich der Fremde an der Flasche fest und ließ nicht nach, bis der letzte Tropfen eingeschlürft war. Dann fiel er ohnmächtig an den Lehnsessel und konnte sich nur gar schwach regen. Die Gäste hatten mit Erstaunen gesehen, daß er während des Trinkens immer mehr aufgeschwollen und nun ganz dick und unförmlich erschien. Des andern Flugwerk schien nun auch zu stocken. Er wollte sich keuchend und ganz außer Atem niederlassen. Als er aber gewahrte, daß sein Gegner halbtot dalag, sprang er schnell auf ihn zu und begann, ihn mit geballter Faust derb abzubläuen. Da riss ihn aber der Hauswirt zurück und erklärte, daß er ihn gleich beim Hause hinauswerfen werde, wenn er nicht Ruhe halte. Wollten sie beide ihre Taschenspielerkünste zeigen, so möchten sie das tun, jedoch ohne sich zu zanken und zu prügeln wie gemeines Volk. Den Flugbegabten schien es etwas zu verschnupfen, daß der Wirt ihn für einen Taschenspieler hielt. Er versicherte, daß er nichts weniger sei als ein schnöder Gaukler, der lose Künste treibe. Sonst habe er die Ballettmeisterstelle bei dem Theater eines berühmten Königs bekleidet, jetzt privatisiere er als schöner Geist und heiße, wie es sein Metier erforderte, nämlich »Le Genie«. Habe er im gerechten Zorn über den fatalen Menschen dort etwas höher gesprungen als gebührlich, so sei das seine Sache und gehe niemanden etwas an. Der Wirt meinte, daß das alles noch keine Prügelei rechtfertige. Der schöne Geist erwiderte indessen, daß der Wirt den boshaften, hinterlistigen Menschen nur nicht kenne, da er ihm sonst einen zerbläuten Rücken recht herzlich gönnen würde. Der Mensch sei nämlich ehemals französischer Douanier gewesen, nähere sich jetzt vom Aderlassen, Schröpfen und Barbieren und heiße Monsieur Egel. Ungeschickt, tölpisch, gefräßig sei er jedem zur Last. Nicht genug, daß der Taugenichts überall, wo er mit ihm zusammentreffe, so wie es eben jetzt geschehen, ihm den Wein vor dem Mahle wegsaufe, so führe er auch, der Verruchte, jetzt nichts Geringeres im Schilde, als ihm die schöne Braut wegzukapern, die er aus Frankfurt heimzuführen gedenke. Der Douanier hatte alles gehört, was der schöne Geist vorgebracht. Er blitzte ihn an mit kleinen, giftigen, feuersprühenden Augen und sprach dann zum Wirt: »Glaubt doch, Herr Wirt, nichts von dem, was der Galgenschwengel, der unnütze Haseland, dort hergeplappert.« »Fürwahr, ein schöner Ballettmeister, der mit seinen Elefantenfüßen den zarten Tänzerinnen die Beine zerquetscht und bei der Pirouette dem Maître des Spektakels an der Kulisse einen Backenzahn aus dem Kinnbacken und den Operngucker vom Auge wegschlägt. Und seine Verse, die haben ebenso plumpe Füße wie er selbst und taumeln hin und her wie Betrunkene und treten die Gedanken zu Brei. Und dann denkt der einbildische Faselhans, weil er zuweilen schwerfällig durch die Lüfte flattert, wie ein verdrossener Gänserisch, müsste die Schönste seine Braut sein. Der schöne Geist schrie: »Du tückischer Satanswurm, sollst den Schnabel des Gänserichs fühlen!« und wollte von Neuem in voller Furie auf den Douanier los. Der Wirt faßte ihn aber von hinten mit starken Armen und warf ihn unter dem unaussprechlichsten Jubel des versammelten Haufens zum Fenster hinaus. So wie nun der schöne Geist von hinnen war, hatte Monsieur Egel sogleich wieder die solide, schlichte Gestalt angenommen, in der er hereingetreten war. Die Leute draußen hielten ihn für einen ganz anderen als den, der sich so auseinanderzuschrauben gewußt hatte, und zerstreuten sich. Der Douanier dankte dem Wirt in den verbindlichsten Ausdrücken für die Hilfe, die er ihm gegen den schönen Geist geleistet, und erbot sich, um diese dankbare Gesinnung recht an den Tag zu legen, den Wirt ohne irgendeine Gratifikation auf eine solche leichte, angenehme Weise zu rasieren, wie er es in seinem Leben noch nicht empfunden. Der Wirt faßte sich an den Bart, und da es in dem Augenblick ihm vorkame, als wüchsen ihm die Haare lang und stachelig heraus, so ließ er sich Monsieur Egels Vorschlag gefallen. Der Douanier begann auch das Geschäft mit geschickter, leichter Hand zu besorgen, doch plötzlich schnitt er dem Wirt so derb in die Nase, daß die hellen Blutstropfen hervorquollen. Der Wirt, dies für tückische Bosheit haltend, sprang wütend auf, packte den Douanier, und er flog ebenso schnell und behende zur Türe hinaus als der schöne Geist durchs Fenster. Bald darauf entstand auf dem Hausflur ein unziemlicher Lärm. Der Wirt nahm sich kaum Zeit, die wunde Nase sattsam mit Feuerschwamm zu mappieren, und rannte hinaus, um nachzusehen, welch ein Satan den neuen Rumor erregte. Da erblickte er zu seiner nicht geringen Verwunderung einen jungen Menschen, der mit einer Faust den schönen Geist, mit der anderen aber den Douanier bei der Brust gepackt hatte und, indem seine glühenden Augen wild rollten, wütend schrie: »Ha! Satanische Brut, du sollst mir nicht in den Weg treten, du sollst mir meine Gamahe nicht rauben!« Dazwischen kreischten der schöne Geist und der Douanier: »Ein wahnsinniger Mensch! Rettet, rettet uns, Herr Wirt! Er will uns ermorden, er mißkennt uns!« »Ei«, rief der Wirt, »ei, lieber Herr Pepusch, was fangen Sie denn an? Sind Sie von diesen wunderlichen Leuten beleidigt worden? Irren Sie sich vielleicht in den Personen? Dies ist der Ballettmeister Herr Legenie und dieser der Douanier Monsieur Egel.« »Ballettmeister Legenie? Douanier Egel?« wiederholte Pepusch mit dumpfer Stimme. Er schien aus einem Traum erwachend, sich auf sich selbst besinnen zu müssen. Indessen waren auch zwei ehrsame Bürgersleute aus der Stube getreten, die den Herrn Georg Pepusch ebenfalls kannten und die ihm auch zuredeten, ruhig zu bleiben und die schnakischen fremden Leute gehen zu lassen. Noch einmal wiederholte Pepusch: »Ballettmeister Legenie, Douanier Egel«, und ließ die Arme kraftlos herabsinken. Mit Windesschnelle waren die Freigelassenen fort, und manchem auf der Straße wollte es auffallen, daß der schöne Geist über das Dach des gegenüberstehenden Hauses hinwegflog, der Bartscherer sich aber in dem Schlammwasser verlor, das gerade vor der Tür zwischen den Steinen sich gesammelt hatte. Die Bürgersleute nötigten den ganz verstörten Pepusch, in die Stube zu treten und mit ihnen eine Flasche echten Nierensteiner zu trinken. Pepusch ließ sich das gefallen und schien auch den edlen Wein mit Lust und Appetit hinunterzuschlürfen, wiewohl er ganz stumm und starr dasaß und auf alles Zureden kein Wörtchen erwiderte. Endlich erheiterten sich seine Züge, und er sprach ganz leutselig: »Ihr tatet gut, ihr lieben Leute und freundlichen Kumpanen, dass ihr mich abhieltet, diese Elenden, die sich in meiner Gewalt befanden, auf der Stelle zu töten. Aber ihr wisst nicht, was für bedrohliche Geschöpfe sich hinter diesen wunderlichen Masken versteckt hatten.« Pepusch hielt inne, und man kann denken, mit welcher gespannten Neugier die Bürgersleute aufforschten, was nun Pepusch entdecken würde. Auch der Wirt hatte sich genähert, und alle drei, die Bürgersleute und der Wirt, steckten nun, indem sie sich mit übereinandergeschlagenen Armen über den Tisch lehnten, die Köpfe dicht zusammen und hielten den Atem an, dass ja kein Laut aus Pepuschs Munde verloren gehen möge. »Seht«, sprach Herr Georg Pepusch weiter, ganz leise und feierlich, »seht, ihr guten Männer, der, den ihr den Ballettmeister Legenie nennt, ist kein anderer als der böse, ungeschickte Genius Thetel, der, den ihr für den Douanier Egel haltet, ist aber der abscheuliche Blutsauger, der hässliche Egelprinz. Beide sind in die Prinzessin Gamahe, die, wie es euch bekannt sein wird, die schöne, herrliche Tochter des mächtigen Königs Sekakis ist, verliebt und sind hier, um sie der Distel Zeherit abspenstig zu machen. Das ist nun die albernste Torheit, die nur in einem dummen Gehirne hausen kann, denn außer der Distel Zeherit gibt es in der ganzen Welt nur noch ein einziges Wesen, dem die schöne Gamahe angehören darf, und dieses Wesen wird vielleicht auch ganz vergeblich in den Kampf treten mit der Distel Zeherit. Denn bald blühet die Distel um Mitternacht auf in voller Pracht und Kraft, und in dem Liebestod dämmert die Morgenröte des höheren Lebens. Ich selbst bin aber die Distel Zeherit, und daher könnt ihr mir's nicht verdenken, ihr guten Leute, wenn ich ergrimmt bin auf jene Verräter und mir überhaupt die ganze Geschichte sehr zu Herzen nehme.« Die Leute rissen die Augen weit auf und glotzten den Pepusch sprachlos an mit offenem Munde. Sie waren, wie man zu sagen pflegt, aus den Wolken gefallen, und der Kopf dröhnte ihnen vom jähen Sturz. Pepusch stürzte einen großen Römer Wein hinunter und sprach dann, sich zum Wirte wendend: »Ja, ja, Herr Wirt, bald werdet ihr's erleben. Bald blühe ich als Cactus grandiflorus, und in der ganzen Gegend wird es unmenschlich nach der schönsten Vanille riechen. Ihr könnt mir das glauben.« Der Wirt konnte nichts herausbringen als ein dummes »Ei, das wär der Tausend.« Die anderen beiden Männer warfen sich aber bedenkliche Blicke zu, und einer sprach, indem er Georgs Hand fasste, mit zweideutigem Lächeln: »Sie scheinen etwas in Unruhe geraten zu sein, lieber Herr Pepusch. Wie wär es, wenn Sie ein Gläschen Wasser...« »Keinen Tropfen«, unterbrach Pepusch den gutgemeinten Rat, »keinen Tropfen. Hat man jemals Wasser in siedendes Öl gegossen, ohne die Wut der Flammen zu reizen? In Unruhe sei ich, meint ihr, geraten? In der Tat, das mag der Fall sein, und der Teufel ruhig bleiben, wenn er sich, so wie ich eben getan, mit dem Herzensfreunde herumgeschossen und dann sich selbst eine Kugel durchs Gehirn gejagt. Hier, in eure Hände liefere ich die Mordwaffe, nun da alles vorbei ist.« Pepusch riss ein paar Pistolen aus der Tasche. Der Wirt prallte zurück, die beiden Bürgersleute griffen danach und brachen, so wie sie die Mordwaffe in Händen hatten, aus in unmäßiges Gelächter. Die Pistolen waren von Holz, ein Kinderspielzeug vom Christmarkt her. Pepusch schien gar nicht zu bemerken, was um ihn her vorging. Er saß da in tiefen Gedanken und rief dann einmal übers andere: »Wenn ich ihn nur finden könnte, wenn ich ihn nur finden könnte!« Der Wirt faßte ein Herz und fragte bescheiden: »Wen meinen Sie eigentlich, bester Herr Pepusch, wen können Sie nicht finden?« »Kennt ihr«, sprach Pepusch feierlich, indem er den Wirt scharf ins Auge faßte, »kennt ihr einen, der dem König Sekakis zu vergleichen an Macht und wunderbarer Kraft? So nennt seinen Namen, und ich küsse euch die Füße. Doch wollte ich übrigens euch fragen, ob ihr jemanden wisst, der den Herrn Peregrinus Tyß kennt und mir sagen kann, wo ich ihn in diesem Augenblick treffen werde?« »Da«, erwiderte freundlich schmunzelnd der Wirt, »da kann ich dienen, verehrtester Herr Pepusch, und Ihnen berichten, dass der gute Herr Tyß sich erst vor einer Stunde hier befand und ein Schöppchen Würzburger zu sich nahm. Er war sehr in Gedanken und rief plötzlich, als ich bloß erwähnte, was die Börsenhalle Neues gebracht: »Ja, süße Gamaheh, ich habe dir entsagt. Sei glücklich in meines Georgs Armen.« Dann sprach eine feine, kuriose Stimme: »Lasst uns jetzt zum Leuwenhoek gehen und ins Horoskop gucken.« Sogleich leerte Herr Tyß eilig das Glas und machte sich samt der Stimme ohne Körper von dannen. Wahrscheinlich sind beide, die Stimme und Herr Tyß, zum Leuwenhoek gegangen, der sich im Lamento befindet, weil ihm sämtliche abgerichteten Flöhe krepiert sind. Da sprang Georg in voller Furie auf, packte den Wirt an der Kehle und schrie: »Halunkischer Egelsbote, was sprichst du? Entsagt? Ihr entsagt? Gamahe, Peregrinus, Sekakis?« Ende von Teil 1 des 6. Abenteuers. Sechstes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Sechstes Abenteuer, Teil 2. Des Wirts Erzählung war ganz der Wahrheit gemäß. Den Meister Floh hatte er vernommen, der den Herrn Peregrinus Tyß mit feiner Silberstimme aufforderte, zum Mikroskopisten Leuwenhoek zu gehen. Der geneigte Leser weiß bereits, zu welchem Zweck. Peregrinus begab sich auch wirklich auf den Weg dahin. Leuwenhoek empfing den Peregrinus mit süßlich widerwärtiger Freundlichkeit und mit jenem demütigen Komplimentenwesen, in dem sich das lästige, erzwungene Anerkenntnis der Superiorität ausspricht. Da aber Peregrinus das mikroskopische Glas in der Pupille hatte, so half dem Herrn Anton von Leuwenhoek alle Freundlichkeit, alle Demut ganz und gar nichts. Vielmehr erkannte Peregrinus alsbald den Missmut, ja den Hass, der des Mikroskopisten Seele erfüllte. Während er versicherte, wie sehr ihn des Herrn Tyß Besuch ehre und erfreue, lauteten die Gedanken: »Ich wollte, dass dich der schwarzgefiederte Satan 10.000 Klafter tief in den Abgrund schleudere, aber ich muß freundlich und unterwürfig gegen dich tun, da die verfluchte Konstellation mich unter deine Herrschaft gestellt hat und mein ganzes Sein in gewisser Art von dir abhängig ist. Doch werde ich dich vielleicht überlisten können, denn trotz deiner vornehmen Abkunft bist du doch ein einfältiger Tropf. Du glaubst, dass die schöne Dörtje Elverdink dich liebt und willst sie vielleicht gar heiraten? Wende dich nur deshalb an mich, dann fällst du doch trotz der Macht, die dir innewohnt, ohne dass du es weißt, in meine Hand. Und ich werde alles anwenden, dich zu verderben und der Dörtje sowie des Meister Floh habhaft zu werden.« Natürlicherweise richtete Peregrinus sein Betragen nach diesen Gedanken ein und hütete sich wohl, der schönen Dörtje Elverdink auch nur mit einem Worte zu erwähnen. Vielmehr gab er vor, gekommen zu sein, Herrn von Leuwenhoeks gesammelte naturhistorische Merkwürdigkeiten in Augenschein zu nehmen. Während nun Leuwenhoek die großen Schränke öffnete, sagte Meister Floh dem Peregrinus ganz leise ins Ohr, daß auf dem Tische am Fenster sein des Peregrinus Horoskop liege. Peregrinus näherte sich behutsam und blickte scharf hin. Da sah er nun zwar allerlei Linien, die sich mystisch durchkreuzten, und andere wunderbare Zeichen, da es ihm indessen an astrologischer Kenntnis gänzlich mangelte, so konnte er so scharf hinblicken, als er nur wollte, alles blieb ihm doch undeutlich und verworren. Seltsam schien es ihm nur, daß er den roten glänzenden Punkt in der Mitte der Tafel, auf der das Horoskop entworfen, ganz deutlich für sein Selbst anerkennen mußte. Je länger er den Punkt anschaute, desto mehr gewann er die Gestalt eines Herzens, desto brennender rötete er sich, doch funkelte er nur wie durch Gespinst, womit er umzogen. Peregrinus merkte wohl, wie Leuwenhoek sich mühte, ihn von dem Horoskop abzuziehen, und beschloss ganz vernünftig, seinen freundlichen Feind ohne alle weitere Umschweife geradezu um die Bedeutung der geheimnisvollen Tafel zu befragen, da er nicht Gefahr laufe, belogen zu werden. Leuwenhoek versicherte, hämisch lächelnd, daß ihm nichts größere Freude verursachen könne, als seinem hochverehrtesten Freunde die Zeichen auf der Tafel, die er selbst nach seiner geringen Kenntnis von solchen Sachen entworfen, zu erklären. Die Gedanken lauteten: »Hoho, willst du da hinaus, mein kluger Patron? Fürwahr, Meister Floh hat dir gar nicht übel geraten. Ich selbst soll die geheimnisvolle Tafel erklärend dir vielleicht auf die Sprünge helfen, rücksichts der magischen Macht deiner werten Person. Ich könnte dir was vorlügen, doch was könnte das nützen, da du, wenn ich dir auch die Wahrheit sage, doch kein Jota von allem verstehst, sondern dumm bleibst wie vorher. Aus purer Bequemlichkeit und um mich nicht mit neuer Erfindung in Unkosten zu setzen, will ich daher von den Zeichen der Tafel so viel sagen, als mir gerade gut dünkt.« Peregrinus wußte nun, daß er zwar nicht alles erfahren, jedoch wenigstens nicht belogen werden würde. Leuwenhoek brachte die Tafel auf das einer Staffelei ähnliche Gestell, welches er aus einem Winkel in die Mitte des Zimmers hervorgerückt hatte. Beide, Leuwenhoek und Peregrinus, setzten sich vor die Tafel hin und betrachteten sie stillschweigend. »Ihr ahnet«, begann endlich Leuwenhoek mit einiger Feierlichkeit, »ihr ahnet vielleicht nicht, Peregrinus Tyß, dass jene Züge, jene Zeichen auf der Tafel, die ihr so aufmerksam betrachtet, euer eigenes Horoskop sind, das ich mit geheimnisvoller astrologischer Kunst unter günstigem Einfluss der Gestirne entworfen. Wie kommt ihr zu solcher Anmaßung? Wie mögt ihr eindringen in die Verschlingungen meines Lebens, wie mein Geschick enthüllen wollen? So könntet ihr mich fragen, Peregrinus, und hättet vollkommenes Recht dazu, wenn ich euch nicht sogleich meinen inneren Beruf dazu nachzuweisen imstande wäre. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den berühmten Rabbi Isaak ben Harawat gekannt oder wenigstens von ihm gehört habt. Unter anderen tiefen Kenntnissen besaß Rabbi Harawat die seltene Gabe, den Menschen es am Gesicht anzusehen, ob ihre Seele schon früher einen andern Körper bewohnt oder ob solche für gänzlich frisch und neu zu achten. Ich war noch sehr jung, als der alte Rabbi starb an einer Unverdaulichkeit, die er sich durch ein schmackhaftes Knoblauchgericht zugezogen. Die Juden liefen mit der Leiche so schnell von dannen, dass der Selige nicht Zeit hatte, alle seine Kenntnisse und Gaben, die die Krankheit auseinandergestreut, zusammenzuraffen und mitzunehmen. Lachende Erben teilten sich darin. Ich aber hatte jene wunderbare Sehergabe in dem Augenblick weggefischt, als sie auf der Spitze des Schwerts schwebte, das der Todesengel auf die Brust des alten Rabbi setzte. So ist aber jene wunderbare Gabe auf mich übergegangen, und auch ich erschaue, wie der Rabbi Isaak ben Harawat, aus dem Gesicht des Menschen, ob seine Seele schon einen andern Körper bewohnt hat oder nicht. Euer Antlitz, Peregrinus Tyß, erregte mir, als ich es zum ersten Male sah, die seltsamsten Bedenken und Zweifel. Gewiß wurde mir die lange Vorexistenz eurer Seele, und doch blieb jene eurem jetzigen Leben vorausgegangene Gestaltung völlig dunkel. Ich musste meine Zuflucht zu den Gestirnen nehmen und euer Horoskop stellen, um das Geheimnis zu lösen. »Und«, unterbrach Peregrinus den Flohbändiger, »und habt ihr etwas herausgebracht, Herr Leuwenhoek?« »Allerdings«, erwiderte Leuwenhoek, indem er noch einen feierlicheren Ton annahm, »allerdings, ich habe erkannt, dass das psychische Prinzip, welches jetzt den angenehmen Körper meines werten Freundes, des Herrn Peregrinus Tyß, belebt, schon lange vorher existierte, wiewohl nur als Gedanke, ohne Bewusstsein der Gestaltung. Schaut hin, Herr Peregrinus, betrachtet aufmerksam den roten Punkt in der Mitte der Tafel. Das seid ihr nicht allein selbst, sondern der Punkt ist auch die Gestalt, deren sich euer psychisches Prinzip einst nicht bewusst werden konnte. Als strahlender Karfunkel lagt ihr damals im tiefen Schacht der Erde, aber über euch, hingestreckt auf die grüne Fläche des Bodens, schlummerte die holde Gamaheh, und nur in jener Bewusstlosigkeit zerrann auch ihre Gestaltung. Seltsame Linien, fremde Konstellationen durchschneiden nun euer Leben von dem Zeitpunkt an, als der Gedanke sich gestaltete und zum Herrn Peregrinus Tyß wurde. Ihr seid im Besitz seines Talismans, ohne es zu wissen. Dieser Talisman ist eben der rote Karfunkel. Es kann sein, dass der König Sekakis ihn als Edelstein in der Krone trug, oder dass er gewissermaßen selbst der Karfunkel war. Genug, ihr besitzt ihn jetzt, aber ein gewisses Ereignis muss hinzutreten, wenn seine schlummernde Kraft erweckt werden soll. Und mit diesem Erwachen der Kraft eures Talismans entscheidet sich das Schicksal einer Unglücklichen, die bis jetzt zwischen Furcht und schwankender Hoffnung ein mühseliges Scheinleben geführt hat. Ach, nur ein Scheinleben konnte die süße Gamaheh durch die tiefste magische Kunst gewinnen, da der wirkliche Talisman uns geraubt war. Ihr allein habt sie getötet, ihr allein könnet ihr Leben einhauchen, wenn der Karfunkel aufgeglüht ist in eurer Brust. Und, unterbrach Peregrinus den Flohbändiger aufs Neue, und jenes Ereignis, wodurch die Kraft des Talismans geweckt werden soll, wisst ihr mir das zu deuten, Herr Leuwenhoek? Der Flohbändiger glotzte den Peregrinus an mit weit aufgerissenen Augen und sah gerade so aus wie einer, den plötzlich große Verlegenheit überrascht und der nicht weiß, was er sagen soll. Die Gedanken lauteten: »Wetter, wie ist es gekommen, dass ich viel mehr gesagt habe, als ich eigentlich wollte? Hätte ich wenigstens nicht von dem Talisman das Maul halten sollen, den der glückselige Schlingel im Leibe trägt und der ihm so viel Macht geben kann über uns, dass wir alle nach seiner Pfeife tanzen müssen? Und nun soll ich ihm das Ereignis sagen, von dem das Erwachen der Kraft seines Talismans abhängt. Darf ich ihm denn gestehen, dass ich es selbst nicht weiß? Dass alle meine Kunst daran scheitert, den Knoten zu lösen, in den sich alle Linien verschlingen? Ja, dass ich dieses siderische Hauptzeichen des Horoskops betrachte, es mir ganz jämmerlich zumute wird und mein ehrwürdiges Haupt mir selbst vorkommt, wie ein bunt bemalter Haubenstock aus schnöder Pappe gefertigt? Fern sei mir ein solches Geständnis, das mich ja herabwürdigen und ihm Waffen gegen mich in die Hände geben würde. Ich will dem Pinsel, der sich so klug dünkt, etwas aufheften, das ihm durch alle Glieder fahren und ihm alle Lust benehmen soll, weiter in mich zu dringen. Allerliebster, sprach nun der Flohbändiger, indem er ein sehr bedenkliches Gesicht zog, allerliebster Herr Tyß, verlangt nicht, dass ich von diesem Ereignis sprechen soll. Ihr wisst, dass das Horoskop uns zwar über das Eintreten gewisser Umstände klar und vollständig belehrt, dass aber, so will es die Weisheit der ewigen Macht, der Ausgang bedrohlicher Gefahren stets dunkel bleibt und hierüber nur zweifelhafte Deutungen möglich und zulässig sind. Viel zu lieb habe ich euch als einen guten, vortrefflichen Herzensmann, bester Herr Tyß, um euch vor der Zeit in Unruhe und Angst zu setzen, sonst würde ich euch wenigstens so viel sagen, dass das Ereignis, welches euch das Bewusstsein eurer Macht geben dürfte, auch in demselben Augenblick die jetzige Gestaltung eures Seins unter den entsetzlichsten Qualen der Hölle zerstören könnte. Doch nein, auch das will ich euch verschweigen, und nun kein Wort weiter von dem Horoskop. Ängstigt euch nur ja nicht, bester Herr Tyß, unerachtet die Sache sehr schlimm steht und ich, nach aller meiner Wissenschaft, kaum einen guten Ausgang des Abenteuers herausdeuten kann. Vielleicht rettet euch noch eine ganz unvermutete Konstellation, die noch jetzt außer dem Bereich der Beobachtung liegt, aus der bösen Gefahr. Peregrinus erstaunte über Leuwenhoeks tückische Falschheit, und indessen kam ihm die ganze Lage der Sache, die Stellung, in der Leuwenhoek, ohne es zu wissen, ohne zu ahnen, ihm gegenüberstand, so ungemein ergötzlich vor, dass er sich nicht enthalten konnte, in ein schallendes Gelächter auszubrechen. »Worüber?« fragte der Flohbändiger etwas betreten. »Worüber lacht ihr so, mein wertester Herr Tyß?« »Ihr tut«, erwiderte Peregrinus noch immer lachend, »ihr tut sehr klug, Herr Leuwenhoek, dass ihr mir das bedrohliche Ereignis aus purer Schonung verschweigt. Denn außerdem, dass ihr viel zu sehr mein Freund seid, um mich in Angst und Schrecken zu versetzen, so habt ihr noch einen andern triftigen Grund davor, der in nichts anderem besteht, als dass ihr selbst nicht das Mindeste von jenem Ereignis wisst. Vergebens bleibt ja all eure Mühe, jenen verschlungenen Knoten zu lösen. Mit eurer ganzen Astrologie ist es ja nicht weit her, und wäre euch Meister Floh nicht ohnmächtig auf die Nase gefallen, so stünde es mit all euren Künsten herzlich schlecht.« Wut entflammte Leuwenhoeks Antlitz. Er ballte die Fäuste, er knirschte mit den Zähnen, er zitterte und schwankte so sehr, dass er vom Stuhle gefallen, hätte ihn nicht Peregrinus beim Arm so fest gepackt, als Georg Pepusch den unglücklichen Weinwirt bei der Kehle. Diesem Wirt gelang es, sich durch einen geschickten Seitensprung zu retten. Alsbald flog Pepusch zur Türe hinaus und trat in Leuwenhoeks Zimmer, gerade in dem Augenblick, als Peregrinus ihn auf dem Stuhl festhielt und er grimmig zwischen den Zähnen murmelte, »Verfluchter Swammerdamm, hättest du mir das getan!« Sowie Peregrinus seinen Freund Pepusch erblickte, ließ er den Flohbändiger los, trat dem Freunde entgegen und fragte ängstlich, ob denn die entsetzliche Stimmung vorüber, die ihn mit solcher verderblichen Gewalt ergriffen. Pepusch schien beinahe bis zu Tränen erweicht. Er versicherte, dass er Zeit seines Lebens nicht so viel abgeschmackte Torheit begangen als eben heute, wozu er vorzüglich rechne, dass er, nachdem er sich im Walde eine Kugel durch den Kopf geschossen, in einem Weinhause, selbst wisse er nicht mehr, wo es gewesen, ob bei Protzler, im Schwan, im Weidenhof oder sonst irgendwo, zu gutmütigen Leuten von überschwänglichen Dingen gesprochen und den Wirt meuchelmörderischerweise erwürgen wollte, bloß weil er aus seinen abgebrochenen Reden zu entnehmen glaubte, daß das Glückseligste geschehen, was ihm, dem Pepusch, nur widerfahren könne. Alle seine Unfälle würden nun bald die höchste Spitze erreichen, denn nur zu gewiß hätten die Leute seine Reden, sein ganzes Beginnen, für den stärksten Ausbruch des Wahnsinns gehalten, und er müßte fürchten, statt der Früchte des frohesten Ereignisses zu genießen, in das Irrenhaus gesperrt zu werden. Pepusch deutete hierauf an, was der Weinwirt über Peregrinus Betragen und Äußerungen fallen gelassen, und fragte hocherrötend mit niedergeschlagenen Augen, ob ein solches Opfer, eine solche Entsagung zugunsten eines unglücklichen Freundes, wie er es ahnen wolle, in der jetzigen Zeit, in der der Heroismus von der Erde verschwunden, wohl noch möglich, wohl noch denkbar sein könne. Peregrinus lebte im Innern ganz auf bei den Äußerungen seines Freundes. Er versicherte feurig, daß er seinerseits weit entfernt sei, den bewährten Freund nur im Mindesten zu kränken, daß er allen Ansprüchen auf Herz und Hand der schönen Dörtje Elverdink feierlichst entsage und gerne auf ein Paradies verzichte, das ihm freilich in glänzendem, verführerischem Schimmer entgegengelacht. »Und dich«, rief Pepusch, indem er an die Brust des Freundes stürzte, »und dich wollte ich ermorden, und weil ich nicht an dich glaubte, darum erschoss ich mich selbst. O der Raserei, o des wüsten Treibens eines verstörten Gemüts!« »Ich«, unterbrach Peregrinus den Freund, »ich bitte dich, Georg, komme zur Besinnung. Du sprichst von Totschießen und stehest frisch und gesund vor mir. Wie reimt sich das zusammen?« »Du hast recht«, erwiderte Pepusch, »es scheint, als ob ich nicht mit dir so vernünftig reden könnte, wie es wirklich geschieht, wenn ich mir in der Tat eine Kugel durchs Gehirn gejagt hätte. Die Leute behaupten auch, meine Pistolen wären keine sonderlich ernsten Mordwaffen, auch gar nicht von Eisen, sondern von Holz, mithin nur Kinderspielzeug. Und so könnte vielleicht der Zweikampf sowie der Selbstmord nichts gewesen sein als eine vergnügliche Ironie. Hätten wir denn nicht unsere Rollen getauscht, und ich begänne mit der Selbstmystifikation und hantierte mit dummen Kindereien in dem Augenblick, da du aus deiner kindischen Fabelwelt heraustrittst in das wirkliche, rege Leben? Doch dem sei, wie es wolle. Es ist nötig, dass ich deines Edelmuts und meines Glücks gewiss werde. Dann zerstreuen sich wohl auch bald alle Nebel, die meinen Blick trüben oder die mich vielleicht täuschen mit morganischen Trugbildern. Komm, mein Peregrinus, begleite mich hin zu der holden Dörtje Elverdink. Aus deiner Hand empfange ich die süße Braut.« Pepusch faßte den Freund unter den Arm und wollte mit ihm schnell davoneilen, doch der Gang, den sie zu tun gedachten, sollte ihnen erspart werden. Die Türe öffnete sich nämlich, und herein trat Dörtje Elverdink, schön und anmutig wie ein Engelskind. Hinter ihr her aber der alte Herr Swammer. Leuwenhoek, der so lange stumm und starr dagestanden und nur bald dem Pepusch, bald dem Peregrinus zornfunkelnde Blicke zugeworfen hatte, schien, als er den alten Swammerdamm erblickte, wie von einem elektrischen Schlage getroffen. Er streckte ihm die geballten Fäuste entgegen und schrie mit vor Wut gellender Stimme, »Ha! Kommst du, mich zu verhöhnen, du trügerischer Unhold? Aber es soll dir nicht gelingen. Verteidige dich, deine letzte Stunde hat geschlagen.« Swammerdamm prallte einige Schritte zurück und zog, da Leuwenhoek mit dem Fernglas bereits gegen ihn ausfiel, die gleiche Waffe zu seiner Verteidigung. Der Zweikampf, der im Hause des Herrn Peregrinus Tyß sich entzündet, schien aufs Neue beginnen zu wollen. Georg Pepusch warf sich zwischen die Kämpfenden, und indem er einen mörderischen Blick Leuwenhoeks, der den Gegner zu Boden gestreckt haben würde, geschickt mit der linken Faust wegschlug, drückte er mit der rechten die Waffe, womit der Swammerdamm sich eben blickfertig ausgelegt hatte, hinab, so daß sie den Leuwenhoek nicht verwunden konnte. Pepusch erklärte dann laut, daß er irgendeinen Streit, irgendeinen gefährlichen Kampf zwischen Leuwenhoek und Swammerdamm nicht eher zulassen werde, bis er die Ursache ihres Zwists von Grund aus erfahren. Peregrinus fand das Beginnen seines Freundes so vernünftig, daß er gar keinen Anstand nahm, ebenfalls zwischen die Kämpfer zu treten und sich ebenso zu erklären wie Pepusch. Beide, Leuwenhoek und Swammerdamm, waren genötigt, den Freunden nachzugeben. Swammerdamm versicherte überdem, daß er durchaus nicht in feindlicher Absicht, sondern nur deshalb gekommen sei, um rücksichts der Dörtje Elverdink mit Leuwenhoek in gütlichen Vergleich zu treten und so eine Fehde zu enden, die zwei füreinander geschaffene Prinzipe, deren gemeinschaftliches Forschen nur den tiefsten Born der Wissenschaft erschöpfen könne, feindlich entzweit und nur zu lange gedauert habe. Er blickte dabei den Herrn Peregrinus Tyß lächelnd an und meinte, Peregrinus werde, wie er zu hoffen sich unterstehe, da Dörtje doch eigentlich in seine Arme geflohen, den Vermittler machen. Leuwenhoek versicherte dagegen, daß Dörtjes Besitz freilich der Zankapfel sei. Indes habe er soeben eine neue Tücke seines unwürdigen Kollegen entdeckt. Nicht allein, daß er den Besitz eines gewissen Mikroskops leugne, daß er bei einer gewissen Gelegenheit als Abfindung erhalten, um seine unrechtmäßigen Ansprüche auf Dörtjes Besitz zu erneuern, so habe er noch überdem jenes Mikroskop einem andern überlassen, um ihn, den Leuwenhoek, noch mehr zu quälen und zu ängstigen. Swammerdamm schwur dagegen hoch und teuer, daß er das Mikroskop niemals empfangen und große Ursache habe, zu glauben, daß es von Leuwenhoek boshafterweise unterschlagen worden. »Die Narren«, lispelte Meister Floh dem Peregrinus leise zu, »die Narren sprechen von dem Mikroskop, das euch im Auge sitzt. Ihr wisst, dass ich bei dem Friedenstraktat, den Swammerdamm und Leuwenhoek über den Besitz der Prinzessin Gamaheh abgeschlossen, zugegen war. Als nun Swammerdamm das mikroskopische Glas, das er in der Tat von Leuwenhoek erhalten, in die Pupille des linken Auges werfen wollte, schnappte ich es weg, weil es nicht Leuwenhoeks, sondern mein rechtmäßiges Eigentum war. Sagt nur gerade heraus, Herr Peregrinus, dass ihr das Kleinod habt.« Peregrinus nahm auch keinen Anstand, sogleich zu verkünden, dass er das mikroskopische Glas besitze, welches Swammerdamm von Leuwenhoek erhalten sollte, aber nicht erhalten, mithin sei jener Vergleich noch gar nicht ausgeführt worden, und keiner, weder Leuwenhoek noch Swammerdamm, habe zur Zeit das unbedingte Recht, die Dörtje Elverdink für seine Pflegetochter anzusehen. Nach vielem Hin- und Herreden kamen die beiden Streitenden dahin überein, daß Herr Peregrinus Tyß die Dörtje Elverdink, welche ihn auf das zärtlichste liebe, zu seiner Frau Gemahlin erkiesen und dann nach 7 Monaten selbst entscheiden solle, wer von beiden Mikroskopisten als wünschenswerter Pflege- und Schwiegervater anzusehen. So anmutig und allerliebst auch Dörtje Elverdink in dem zierlichsten Anzug, den Amourett geschneidert zu haben schien, aussehe, solche süße, schmachtende Liebesblicke sie auch den Herrn Peregrinus Tyß zuwerfen mochte, doch gedachte Peregrinus seines Schützlings sowie seines Freundes und blieb dem gegebenen Worte getreu und erklärte von Neuem, daß er auf Dörtjes Hand verzichte. Die Mikroskopisten waren nicht wenig betreten, als Peregrinus den Georg Pepusch für denjenigen erklärte, der die mehrsten und gerechtesten Ansprüche auf Dörtjes Hand habe, und meinte, daß er wenigstens zur Zeit gar keine Macht habe, ihren Willen zu bestimmen. Dörtje Elverdink schwankte, indem ein Tränenstrom ihr aus den Augen stürzte, auf Peregrinus zu, der sie in seinen Armen auffing, als sie eben halb ohnmächtig zu Boden sinken wollte. »Undankbarer«, seufzte sie, »du brichst mir das Herz, indem du mich von dir stößt. Doch willst du es? Nimm noch diesen Abschiedskuss und lass mich sterben!« Peregrinus bückte sich hinab, als aber sein Mund den Mund der Kleinen berührte, biss sie ihn so heftig in die Lippen, daß das Blut hervorsprang. »Unart«, rief sie ganz lustig, »so muß man dich züchtigen. Komm zu Verstande, sei artig und nimm mich, mag auch der andere schreien, wie er will.« Die beiden Mikroskopisten waren indes wieder, der Himmel weiß worüber, in heftigen Zank geraten. Georg Pepusch warf sich aber ganz trostlos der schönen Dörtje zu Füßen und rief mit einer Stimme, die jämmerlich genug klang, um aus der heiseren Kehle des unglücklichsten Liebhabers zu kommen, »Gamaheh, so ist denn die Flamme in deinem Innern ganz erloschen, so gedenkst du nicht mehr der herrlichsten Vorzeit in Famagusta, nicht mehr der schönen Tage in Berlin, nicht mehr...« »Du bist«, fiel die Kleine dem Unglücklichen lachend ins Wort, »du bist ein Hasenfuß, Georg, mit deiner Gamaheh, mit deiner Distel Zeherit und all dem andern tollen Zeuge, das dir einmal geträumt hat.« »Ich war dir gut, mein Freund, und bin es noch, und nehme dich, unerachtet mir der Große dort besser gefällt, wenn du mir heilig versprichst, ja, feierlich schwörst, dass du alle deine Kräfte anwenden willst.« Die Kleine lispelte dem Pepusch etwas ganz leise ins Ohr. Peregrinus glaubte aber zu vernehmen, daß von Meister Floh die Rede. Immer heftiger war indessen der Zank zwischen den beiden Mikroskopisten geworden. Sie hatten aufs Neue zu den Waffen gegriffen, und Peregrinus mühte sich eben, die erhitzten Gemüter zu besänftigen, als die Gesellschaft sich wiederum vermehrte. Unter widerwärtigem Kreischen und hässlichem Geschrei wurde die Türe aufgestoßen, und hinein stürzte der schöne Geist, Monsieur Legenie, und der Bartscherer Egel. Mit wilder, entsetzlicher Gebärde sprangen sie los auf die Kleine, und der Bartscherer hatte sie schon bei den Schultern gepackt, als Pepusch den hässlichen Feind mit unwiderstehlicher Gewalt wegdrängte, ihn gleichsam mit dem ganzen biegsamen Körper umwand und dermaßen zusammendrückte, daß er ganz lang und spitz in die Höhe schoß, indem er vor Schmerz laut brüllte. Während dies dem Bartscherer geschah, hatten die beiden Mikroskopisten bei der Erscheinung der Feinde sich augenblicklich miteinander versöhnt und den schönen Geist gemeinschaftlich bekämpft, mit vielem Glück. Nichts half es nämlich dem schönen Geist, daß er sich, als er unten gehörig abgebläut worden, zur Stubendecke erhob. Denn beide, Leuwenhoek und Swammerdamm, hatten kurze, dicke Knittel ergriffen und trieben den schönen Geist, so wie er herabschweben wollte, durch demjenigen Teil des Körpers, der es am besten vertragen kann, geschickt platzierte Schläge immer wieder in die Höhe. Es war ein zierliches Ballonspiel, bei dem freilich der schöne Geist, notgedrungen, die ermüdendste und zugleich die undankbarste Rolle übernommen, nämlich die des Ballons. Der Krieg mit den dämonischen Fremden schien der Kleinen großes Entsetzen einzujagen. Sie schmiegte sich fest an Peregrinus und flehte ihn an, sie fortzuschaffen aus diesem bedrohlichen Getümmel. Peregrinus konnte das um so weniger ablehnen, als er überzeugt sein mußte, daß es auf dem Kampfplatz seiner Hilfe nicht bedurfte. Er brachte daher die Kleine in ihre Wohnung, das heißt in die Zimmer seines Mietsmannes. Es genügt zu sagen, daß die Kleine, als sie sich mit Herrn Peregrinus allein befand, aufs Neue alle Künste der feinsten Koketterie anwandte, um ihn in ihr Netz zu locken. Mochte er es auch noch so fest im Sinn behalten, daß das alles Falschheit sei und nur dahin ziele, seinen Schützling in Sklaverei zu bringen, so ergriff ihn doch eine solche Verwirrung, daß er sogar nicht an das mikroskopische Glas dachte, welches ihm zum wirklichen Gegengift gedient haben würde. Meister Floh geriet aufs Neue in Gefahr. Er wurde jedoch auch diesmal durch Herrn Swammer gerettet, der mit Georg Pepusch eintrat. Herr Swammer schien ausnehmend vergnügt. Pepusch hatte dagegen Wut und Eifersucht im glühenden Blick. Peregrinus verließ das Zimmer. den tiefsten, bittersten Unmut im wunden Herzen, durchstrich er düster und in sich gekehrt die Straßen von Frankfurt. Er ging zum Tore hinaus und weiter, bis er endlich zu dem anmutigen Plätzchen kam, wo das seltsame Abenteuer mit seinem Freunde Pepusch sich zugetragen. Er bedachte aufs Neue sein wunderbares Verhängnis, anmutiger, holder, im höhern Liebreiz als jemals ging ihm das Bild der Kleinen auf, sein Blut wallte stärker in den Adern, heftiger schlugen die Pulse, die Brust wollte ihm zerspringen vor brünstiger Sehnsucht. Nur zu schmerzlich fühlte er die Größe des Opfers, das er gebracht und mit dem er alles Glück des Lebens verloren zu haben glaubte. Die Nacht war eingebrochen, als er zurückgekehrt nach der Stadt. Ohne es zu gewahren, vielleicht aus unbewusster Scheu in sein Haus zurückzukehren, war er in mancherlei Nebenstraßen und zuletzt in die Karlbecher Gasse geraten. Ein Mensch, der ein Felleisen auf dem Rücken trug, fragte ihn, ob hier nicht der Buchbinder Lämmerhirt wohne. Peregrinus schaute auf und gewahrte, dass er wirklich vor dem schmalen, hohen Haus stand, in welchem der Buchbinder Lämmerhirt wohnte, und erblickte in luftiger Höhe die hell erleuchteten Fenster des fleißigen Mannes, der die Nacht hindurch arbeitete. Dem Menschen mit dem Felleisen wurde die Türe geöffnet, und er ging ins Haus. Schwer fiel es dem Peregrinus aufs Herz, dass er in der Verwirrung der letzten Zeit vergessen hatte, dem Buchbinder Lämmerhirt verschiedene Arbeiten zu bezahlen, die er für ihn gefertigt hatte. Er beschloss, gleich am folgenden Morgen hinzugehen und seine Schuld zu tilgen. Ende des 6. Abenteuers. Siebtes Abenteuer von Meister Floh. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Siebtes Abenteuer, Teil 1. Feindliche Nachstellungen der verbündeten Mikroskopisten nebst ihrer fortwährenden Dummheit. Neue Prüfungen des Herrn Peregrinus Tyß und neue Gefahren des Meisters Floh. Röschen Lämmerhirt. Der entscheidende Traum und Schluss des Märchens. Fehlt es auch über den eigentlichen Ausgang des Kampfs in Leuwenhoeks Zimmer gänzlich an bestimmten Nachrichten, so steht doch nichts anderes zu vermuten, als dass die beiden Mikroskopisten mit Hilfe des jungen Herrn Georg Pepusch einen vollständigen Sieg über die bösen, feindlichen Gesellen erfochten haben mussten. Unmöglich hätte sonst der alte Swammer bei seiner Rückkehr so freundlich, so vergnügt sein können, als er es wirklich war. Mit derselben frohen, freudigen Miene trat Swammer, oder vielmehr Herr Johannes Swammerdamm, am andern Morgen hinein zu Herrn Peregrinus, der noch im Bette lag und mit seinem Schützling, dem Meister Floh, in tiefem Gespräch begriffen war. Peregrinus unterließ nicht, sogleich, als er den Herrn Swammerdamm erblickte, sich das mikroskopische Glas in die Pupille werfen zu lassen. Nach vielen langen und ebenso langweiligen Entschuldigungen seines zu frühzeitigen Besuchs nahm endlich Swammerdamm Platz dicht an Peregrinus Bett. Durchaus wollte der Alte nicht zugeben, dass Peregrinus aufstehe und den Schlafrock umwerfe. In den wunderliebsten Redensarten dankte der Alte dem Peregrinus für die großen Gefälligkeiten, die er ihm erwiesen und die darin bestehen sollten, dass er ihn nicht allein als Mietsmann in sein Haus aufgenommen, sondern auch erlaubt, dass der Hausstand durch ein junges, bisweilen etwas zu lebhaftes und zu lautes Frauenzimmer vermehrt worden. Ferner aber müsse er die größte Gefälligkeit darin finden, dass Peregrinus, nicht ohne selbst Opfer zu bringen, seine, des Alten Versöhnung mit dem alten Freunde und Kunstkollegen Anton von Leuwenhoek bewirkt habe. So wie Swammerdamm erzählte, hatten sich beider Herzen in dem Augenblick zueinander hingeneigt, als sie von dem bösen Geist und dem Bartscherer überfallen worden und die schöne Dörtje Elverdink retten mussten vor den bösen Unholden. Die förmliche, ernstliche Versöhnung der Entzweiten war dann bald darauf erfolgt. Leuwenhoek hatte den günstigen Einfluss, den Peregrinus auf beide gehabt, ebenso gut erkannt als Swammerdamm, und der erste Gebrauch, den sie von dem wiederhergestellten Freundschaftsbunde machten, bestand darin, dass sie gemeinschaftlich das seltsam und wunderbar verschlungene Horoskop des Herrn Peregrinus Tyß betrachteten und so viel als möglich zu deuten suchten. »Was«, so sprach Herr Johannes Swammerdamm, »was meinem Freunde Anton von Leuwenhoek allein nicht gelang, das brachten unsere gemeinschaftlichen Kräfte zustande, und so war dieses Experiment das zweite, welches wir trotz aller Hindernisse, die sich uns entgegenstemmten, mit dem glänzendsten Erfolg unternahmen.« »Der alberne, kurzsichtige Tor«, lispelte Meister Floh, der dicht neben Peregrinus' Ohr auf dem Kopfkissen saß, »noch immer glaubt er, dass durch ihn Prinzessin Gamaheh belebt worden ist. Fürwahr, ein schönes Leben ist das, zu dem die Ungeschicklichkeit der blöden Mikroskopisten die Ärmste gezwungen.« »Mein Bester«, fuhr Swammerdamm fort, der den Meister Floh um so weniger vernommen, als er gerade stark zu niesen genötigt, »mein bester, vortrefflichster Herr Peregrinus Tyß, Sie sind ein von dem Weltgeist ganz besonders Erkorner, ein Schoßkind der Natur, denn Sie besitzen den wunderbarsten und mächtigsten Talisman, oder, um richtiger und wissenschaftlicher zu sprechen, das herrlichste Zilmenaja oder Tilsemod, das jemals, gedrängt von dem Tau des Himmels, aus dem Schoß der Erde hervorgegangen. Es macht meiner Kunst Ehre, dass ich und nicht Leuwenhoek es herausbrachte, dass dieses glückliche Zilmenaja von dem Könige Nakrao abstammt, der lange vor der Sündflut in Ägypten herrschte. Doch die Kraft des Talismans ruht zur Zeit, bis eine gewisse Konstellation eintritt, die ihren Mittelpunkt in ihrer werten Person findet. Mit Ihnen selbst, bester Herr Tyß, muss und wird sich etwas ereignen, das Ihnen in demselben Augenblick, als die Kraft des Talismans erwacht ist, auch dieses Erwachen erkennen lässt. Mag Ihnen Leuwenhoek über diesen schwierigsten Punkt des Horoskops gesagt haben, was er will, alles ist erlogen, denn er wusste über jenen Punkt so lange nicht das Mindeste, bis ich ihm die Augen geöffnet. Vielleicht hat Ihnen, bester Herr Tyß, mein lieber Herzensfreund sogar bange machen wollen vor irgendeiner bedrohlichen Katastrophe, denn ich weiß, er liebt es, Leuten unnützerweise Schrecken einzujagen. Doch trauen Sie Ihrem verehrenden Mietsmann, der, Hand aufs Herz, Ihnen schwört, dass Sie durchaus nichts zu befürchten haben. Gern möchte ich aber dennoch wissen, ob Sie zur Zeit den Besitz des Talismans gar nicht spüren und was Sie über die ganze Sache überhaupt zu denken belieben?« Swammerdamm sah bei den letzten Worten mit giftigem Lächeln dem Herrn Peregrinus scharf ins Auge, als wollte er seine tiefsten Gedanken durchschauen. Das konnte ihm aber freilich nicht so gelingen, als dem Peregrinus mit seinem mikroskopischen Glase. Mittels dieses Glases erfuhr Peregrinus, dass nicht sowohl die gemeinschaftliche Bekämpfung des schönen Geistes und des Bartscherers, als eben jenes geheimnisvolle Horoskop die Versöhnung der beiden Mikroskopisten herbeigeführt. Der Besitz des mächtigen Talismans, das war es nun, wonach beide strebten. Swammerdamm war, was den gewissen geheimnisvoll verschlungenen Knoten im Horoskop des Herrn Peregrinus betrifft, ebenso in verdrießlicher Dummheit verblieben als Leuwenhoek. Doch meinte er, dass in Peregrinus' Innerm durchaus die Spur liegen müsse, die zur Entdeckung jenes Geheimnisses führe. Diese Spur wollte er nun geschickt aus dem Unwissenden herauslocken und ihn dann mit Leuwenhoeks Hilfe um den Besitz des unschätzbaren Kleinods bringen, noch ehe er dessen Wert erkannt. Swammerdamm war überzeugt, daß der Talisman des Herrn Peregrinus Tyß ganz dem Ringe des weisen Salomo gleich zu achten, da er wie dieser dem, der ihn besitze, die vollkommene Herrschaft über das Geisterreich verleihe. Peregrinus vergalt Gleiches mit Gleichem, indem er den alten Herrn Swammerdamm, der ihn zu mystifizieren sich mühte, selbst mystifizierte. Geschickt wußte er in solchen verblümten Redensarten zu antworten, daß Swammerdamm befürchten mußte, die Weihe habe bereits begonnen und ihm werde sich bald das Geheimnis erschließen, das zu enthüllen keiner von beiden, weder er noch Leuwenhoek, vermocht. Swammerdamm schlug die Augen nieder, räusperte sich und stotterte unverständliche Worte heraus. Der Mann befand sich wirklich in gar übler Lage. Seine Gedanken schnurrten beständig durcheinander. »Teufel, was ist denn das? Ist das der Peregrinus, der zu mir spricht? Bin ich der gelehrte, weise Swammerdamm oder ein Esel?« Ganz verzweifelt raffte er sich endlich zusammen und begann: »Doch von etwas anderm, verehrtester Herr Tyß, von etwas anderm und, wie es mir vorkommen will, von etwas Schönem und Erfreulichem.« So wie Swammerdamm nun weitersprach, hatte er sowohl als Leuwenhoek mit großer Freude die innige Zuneigung der schönen Dörtje Elverdingen zu dem Herrn Peregrinus Tyß entdeckt. War nun auch sonst jeder anderer Meinung gewesen, indem jeder geglaubt, Dörtje müsse bei ihm bleiben und an Liebe und Heirat sei gar nicht zu denken, so hatten sie sich doch jetzt eines Bessern überzeugt. In Peregrinus' Horoskop meinten sie nämlich zu lesen, daß er durchaus die schöne, anmutige Dörtje Elverding zu seiner Gemahlin erkiesen müsse, um das für alle Konjunkturen seines ganzen Lebens Ersprießlichste zu tun. Beide zweifelten nicht einen Augenblick, daß Peregrinus nicht in gleicher, glühender Liebe zur holden Kleinen befangen sein solle, und hielten daher die Angelegenheit für völlig abgeschlossen. Swammerdamm meinte noch, daß Herr Peregrinus Tyß überdem der Einzige sei, der seine Nebenbuhler ohne alle Mühe aus dem Feld schlagen könne, und daß selbst die bedrohlichsten Gegner, wie zum Beispiel der schöne Geist und der Bartscherer, gar nichts gegen ihn ausrichten würden. Peregrinus erkannte aus Swammerdamms Gedanken, daß die Mikroskopisten wirklich in seinem Horoskop die unabänderliche Notwendigkeit seiner Vermählung mit der kleinen Dörtje Elverding gefunden zu haben glaubten. Nur dieser Notwendigkeit wollten sie nachgeben und selbst aus Dörtjes scheinbarem Verlust den größten Gewinn ziehen, nämlich den Herrn Peregrinus Tyß selbst einfangen mitsamt seinem Talisman. Man kann denken, wie wenig Vertrauen Peregrinus zu der Weisheit und der Wissenschaft der beiden Mikroskopisten haben mußte, da beide den Hauptpunkt des Horoskops nicht zu enträtseln vermochten. Gar nichts gab er daher auf jene angebliche Konjunktur, die die Notwendigkeit seiner Vermählung mit der schönen Dörtje bedingen sollte, und es wurde ihm nicht im Mindesten schwer, ganz bestimmt und fest zu erklären, daß er auf Dörtjes Hand verzichtet, um seinen besten, innigsten Freund, den jungen Georg Pepusch, der ältere und bessere Ansprüche auf den Besitz des holden Wesens habe, nicht zu kränken, und daß er unter keiner Bedingung der Welt sein gegebenes Wort brechen werde. Herr Swammerdamm schlug die graugrünen Katzenaugen, die er so lange zu Boden gesenkt, auf und glotzte den Peregrinus mächtig an und lächelte wie die Fuchsschlauheit selbst. Sei, meinte er dann, der Freundschaftsbund mit Georg Pepusch der einzige Skrupel, der den Peregrinus abhalte, seinen Gefühlen freien Raum zu gönnen, so sei derselbe in diesem Augenblick gehoben, denn eingesehen habe Pepusch, unerachtet er an einigem Wahnsinn leide, daß seiner Vermählung mit Dörtje Elverding die Konstellation der Gestirne entgegen sei und daß daraus nichts entstehen könne als nur Unglück und Verderben. Deshalb habe Pepusch allen Ansprüchen auf Dörtjes Hand entsagt und erklärt, daß er mit seinem Leben die schönste, die niemandem angehören könne als seinem Herzensfreund Tyß, verteidigen wolle gegen den ungeschickten Tölpel von schönem Geist und gegen den blutgierigen Bartkratzer. Den Peregrinus durchfuhren eiskalte Schauer, als er aus Swammerdamms Gedanken erkannte, daß alles wahr, was er gesprochen. Übermannt von den seltsamsten, widersprechendsten Gefühlen, sank er zurück in die Kissen und schloß die Augen. Herr Swammerdamm lud den Peregrinus dringendst ein, sich herabzubegeben und selbst aus Dörtjes, aus Georgs Mund die jetzige Lage der Dinge zu vernehmen. Dann empfahl sich derselbe auf ebenso weitläufige und zeremoniöse Weise, wie er gekommen. Meister Floh, der die ganze Zeit über ruhig auf dem Kopfkissen gesessen, sprang plötzlich hinauf bis zum Zipfel der Nachtmütze des Herrn Peregrinus. Da erhob er sich hoch auf den langen Hinterbeinen, rang die Hände, streckte sie flehend zum Himmel empor und rief mit von bittern Tränen halb erstickter Stimme: »Weh mir, Ärmstem! Schon glaubte ich geborgen zu sein, und erst jetzt kommt die gefährlichste Prüfung. Was hilft aller Mut, alle Standhaftigkeit meines edlen Beschützers, wenn sich alles, alles gegen mich auflehnt? Ich gebe mich, es ist alles aus.« »Was«, sprach Herr Peregrinus mit matter Stimme, »was lamentiert ihr so auf meiner Nachtmütze, lieber Meister? Glaubt ihr denn, dass ihr allein zu klagen habt? Dass ich mich selbst nicht auch in dem miserabelsten Zustand von der Welt befinde, da ich in meinem ganzen Wesen ganz zerrüttet und verstört bin und nicht weiß, was ich anfangen, ja, wohin ich meine Gedanken wenden soll? Glaubt aber nicht, lieber Meister Floh, dass ich töricht genug sein werde, mich in die Nähe der Klippe zu wagen, an der ich mit all meinen schönen Vorsätzen und Entschlüssen scheitern kann. Ich werde mich hüten, Swammerdamms Einladung zu folgen und die verführerische Dörtje Elverdingen wiederzusehen.« »In der Tat«, erwiderte Meister Floh, nachdem er wieder den alten Platz auf dem Kopfkissen neben dem Ohr des Herrn Peregrinus Tyß eingenommen, »in der Tat weiß ich nicht, ob ich, so sehr es mir verderblich scheint, euch doch nicht gerade raten sollte, sogleich zu Swammerdamm hinunterzugehen. Es ist mir, als wenn die Linien eures Horoskops jetzt immer schneller und schneller zusammenliefen und ihr selbst im Begriff ständet, in den roten Punkt zu treten. Mag nun das dunkle Verhängnis beschlossen haben, was es will, ich sehe ein, dass selbst ein Meister Floh solchem Beschluss nicht zu entgehen vermag und dass es ebenso albern als unnütz sein würde, von euch meine Rettung zu verlangen. Geht hin, seht sie, nehmt ihre Hand und überliefert mich der Sklaverei, und damit alles geschehe, wie es die Sterne wollen, ohne dass Fremdes sich einmische, so macht auch keinen Gebrauch von dem mikroskopischen Glase.« »Scheint«, sprach Peregrinus, »scheint doch sonst, Meister Floh, euer Herz stark, euer Geist fest, und doch seid ihr jetzt so kleinmütig, so verzagt. Aber möget ihr sonst auch so weise sein, wie ihr wollt. Ja, mag Clemens des Siebten, hochberühmter Nuntius Rora, euren Verstand weit über den unsrigen setzen, so habt ihr doch keinen sonderlichen Begriff von dem festen Willen des Menschen und schlagt ihn wenigstens viel zu gering an. Noch einmal, ich breche nicht mein euch gegebenes Wort, und damit ihr sehet, wie es mein fester Entschluss ist, die Kleine nicht wiederzusehen, werde ich jetzt aufstehen und mich, wie ich es mir schon gestern vorgenommen, zum Buchbinder Lämmerhirt begeben.« »O Peregrinus«, rief Meister Floh, »des Menschen Wille ist ein gebrechliches Ding, oft knickt ihn ein daherziehendes Lüftchen. Welch eine Kluft liegt zwischen dem, was man will, und dem, was geschieht! Manches Leben ist nur ein stetes Wollen, und mancher weiß vor lauter Wollen am Ende selbst nicht, was er will. Ihr wollt Dörtje Elverdink nicht wiedersehen. Und wer steht euch dafür, dass es geschieht in dem nächsten Augenblick, da ihr diesen Entschluss ausgesprochen? Seltsam genug war es wohl, dass wirklich sich begab, was Meister Floh mit prophetischem Geiste vorausgesagt. Peregrinus stand nämlich auf, kleidete sich an und wollte, seinem Vorsatz getreu, zum Buchbinder Lämmerhirt gehen. Als er indessen bei Swammerdams Zimmer vorbeikam, wurde die Tür weit geöffnet, und Peregrinus wußte selbst gar nicht, wie es geschah, daß er plötzlich an Swammerdams Arm mitten im Zimmer dicht vor Dörtje Elverdink stand, die ganz fröhlich und unbefangen ihm 100 Küsse zuwarf und mit ihrem silbernen Glockenstimmlein freudig rief: »Guten Morgen, mein herzallerlieber Peregrinus!« Wer sich aber noch in dem Zimmer befand, das war Herr Georg Pepusch, der zum offenen Fenster hinausguckte und ein Liedchen pfiff. Jetzt warf er das Fenster heftig zu und drehte sich um. »Ach, sieh da!« rief er, als gewahrte er es jetzt den Freund Peregrinus. »Ach, sieh da! Du besuchst deine Braut. Das ist in der Ordnung, und jeder Dritte dabei nur lästig. Ich werde mich darum auch gleich fortpacken. Doch zuvor lass es dir sagen, mein guter Freund Peregrinus, dass Georg Pepusch jede Gabe verschmäht, die der barmherzige Freund ihm gleich dem armen Sünder hinwirft wie ein Almosen. Verwünscht sei deine Aufopferung. Ich will dir nichts zu verdanken haben. Nimm sie hin, die schöne Gamaheh, die dich so innig liebet. Aber hüte dich, dass die Distel Zeherit nicht Wurzel fasst und die Mauern deines Hauses zersprengt.« Georgs Ton und ganzes Betragen grenzten an renommistische Brutalität, und Peregrinus wurde von dem tiefsten Unmut erfüllt, als er gewahrte, wie sehr ihn Pepusch in seinem ganzen Beginnen missverstand. »Nie«, sprach er, ohne jenen Unmut zu verbergen, »nie ist es mir in den Sinn gekommen, dir in den Weg zu treten. Der Wahnsinn eifersüchtiger Verliebtheit spricht aus dir, sonst würdest du bedenken, wie schuldlos ich an allem bin, was du in deiner eigenen Seele ausgebrütet. Verlange nicht, dass ich die Schlange töten soll, die du zu deiner Selbstqual nährst an deiner Brust. Und dass du es nur weißt, dir warf ich keine Gabe hin, dir brachte ich kein Opfer, als ich der schönsten, vielleicht dem höchsten Glück meines Lebens entsagte. Andere, höhere Pflichten, ein unwiderrufliches Wort, zwangen mich dazu.« Pepusch ballte in wildem Zorn die Faust und erhob sie gegen den Freund. Da sprang aber die Kleine zwischen die Freunde und faßte die Hand des Peregrinus, indem sie lachend rief: »Lass doch die geckische Distel laufen. Sie hat nichts als wirres Zeug im Kopf und ist, wie es Distelart, starr und störrisch, ohne zu wissen, was sie eigentlich will. Du bist mein und bleibst es auch, mein süßer, herzallerliebster Peregrinus.« Damit zog die Kleine den Peregrinus auf das Kanapee und setzte sich ohne weitere Umstände auf seinen Schoß. Pepusch rannte, nachdem er sich die Nägel sattsam zerkaut, wild zur Türe hinaus. Die Kleine, wiederum in das fabelhafte, verführerische Gewand von Silberzindel gekleidet, war ebenso anmutig, ebenso ganz Liebreiz als sonst. Peregrinus fühlte sich durchströmt von der elektrischen Wärme ihres Leibes, und doch wehten ihn dazwischen eiskalte, unheimliche Schauer an, wie Todeshauch. Zum ersten Mal glaubte er, tief in den Augen der Kleinen etwas seltsam Lebloses, Starres wahrzunehmen, und der Ton ihrer Stimme, ja selbst das Rauschen des wunderlichen Silberzindels, schien ein fremdartiges Wesen zu verraten, dem nimmermehr zu trauen. Es fiel ihm schwer aufs Herz, daß damals, als Dörtje gerade so gesprochen, wie sie gedacht, sie auch in Zindel gekleidet gewesen. Warum er gerade den Zindel bedrohlich fand, wußte er selbst nicht, aber die Gedanken von Zindel und unheimlicher Wirtschaft verbanden sich von selbst miteinander, so wie ein Traum das Heterogenste vereint und man alles für aberwitzig erklärt, dessen tiefern Zusammenhang man nicht einzusehen vermag. Peregrinus, weit entfernt, das kleine süße Ding zu kränken mit etwa falschem Verdacht, unterdrückte mit Gewalt seine Gefühle und wartete nur auf einen günstigen Moment, sich loszuwickeln und der Schlange des Paradieses zu entfliehen. »Aber«, sprach Dörtje endlich, »aber wie kommst du mir heute vor, mein süßer Freund? So frostig, so unempfindlich. Was liegt dir im Sinn, mein Leben?« »Kopfschmerzen«, erwiderte Peregrinus so gleichgültig, als er nur vermochte. »Kopfschmerzen, Grillen, einfältige Gedanken. Nichts anders ist es, das mich etwas stört, mein holdes Kind. Lass mich ins Freie, und alles ist vorüber in wenigen Minuten. Mich ruft ohnedies noch ein Geschäft.« »Es ist«, rief die Kleine, indem sie rasch aufsprang, »es ist alles gelogen. Aber du bist ein böser Affe, der erst gezähmt werden muß.« Peregrinus war froh, als er sich auf der Straße befand, doch ganz ausgelassen freudig gebärdete sich Meister Floh, der in Peregrinus Halsbinde unaufhörlich kicherte und lachte und die Vorderhände zusammenschlug, daß es hell klatschte. Dem Peregrinus war diese Fröhlichkeit seines kleinen Schützlings etwas lästig, da sie ihn in seinen Gedanken störte. Er bat den Meister Floh, ruhig zu sein, denn schon hätten ihn ernsthafte Leute mit Blicken voll Vorwurfs betrachtet, glaubend, er sei es, der so kichere und lache und närrische Streiche treibe auf öffentlicher Straße. »O, ich Tor«, rief Meister Floh, in den Ausbrüchen seiner unmäßigen Freude beharrend, »o, ich blödsinniger Tor, daß ich da an dem Siege zweifeln konnte, wo gar kein Kampf vonnöten! Ja, Peregrinus, es ist nicht anders, gesiegt hattet ihr in dem Augenblick, als der Tod der Geliebten euren Entschluss nicht zu erschüttern vermochte. Lasst mich jauchzen, lasst mich jubeln, denn alles müßt mich trügen, wenn nicht bald das helle Sonnenlicht aufgehen sollte, das alle Geheimnisse aufklärt.« Als Peregrinus an Lämmerhirts Tür pochte, rief eine sanfte, weibliche Stimme »Herein!« Er öffnete die Tür. Ein Mädchen, das sich allein in der Stube befand, trat ihm entgegen und fragte ihn freundlich, was ihm zu Diensten stehe. Mag es dem geneigten Leser genügen, wenn gesagt wird, dass das Mädchen ungefähr 18 Jahre alt sein mochte, dass sie mehr groß als klein und schlank im reinsten Ebenmaß der Glieder gewachsen war, dass sie hellbraunes Haar und dunkelblaue Augen und eine Haut hatte, die das zarte Flockengewebe schien von Lilien und Rosen. Mehr als alles dies wollte aber gelten, dass das Mädchen Antlitz jenes zarte Geheimnis jungfräulicher Reinheit, hohen himmlischen Liebreizes aussprach, wie es mancher der alten deutschen Maler in seinen Gebilden erfasst. Sowie Peregrinus der holden Jungfrau ins Auge blickte, war es ihm, als habe er in schwer belasteten Banden gelegen, die eine wohltätige Macht gelöst, und der Engel des Lichts stehe vor ihm, an dessen Hand er einkehren werde in das Reich namenloser Liebeswonne und Sehnsucht. Das Mädchen wiederholte, indem sie, vor Peregrinus starrem Blick errötend, sittsam die Augen niederschlug, die Frage, was dem Herrn beliebe. Mühsam stotterte Peregrinus heraus, ob der Buchbinder Lämmerhirt hier wohne. Als nun das Mädchen erwiderte, dass Lämmerhirt allerdings hier wohne, dass er aber in Geschäften ausgegangen, da sprach Peregrinus wirr durcheinander von Einbänden, die er bestellt, von Büchern, die Lämmerhirt ihm verschaffen solle. Zuletzt kam er etwas ins Geleise und gedachte der Prachtausgabe des Ariost, die Lämmerhirt in roten Marokkin binden sollen, mit reicher goldener Verzierung. Da war es aber, als durchführe die holde Jungfrau ein elektrischer Funke. Sie schlug die Hände zusammen und rief, Tränen in den Augen, »Ach Gott, Sie sind's, Herr Tyß!« Sie machte eine Bewegung, als wolle sie Peregrinus' Hand ergreifen, trat aber schnell zurück, und ein tiefer Seufzer schien die volle Brust zu entlasten. dann überstrahlte ein anmutiges Lächeln der Jungfrau Antlitz wie liebliches Morgenrot, und sie ergoß sich nun in Dank und Segenswünsche dafür, daß Peregrinus des Vaters der Mutter Wohltäter sei, daß nicht dies allein, nein, seine Milde, seine Freundlichkeit, die Art, wie er noch zu vorigen Weihnachten die Kinder beschenkt und Freude und Fröhlichkeit verbreitet, ihnen den Frieden, die Heiterkeit des Himmels gebracht. Sie räumte schnell des Vaters Lehnstuhl ab, der mit Büchern, Skripturen, Heften, ungebundenen Drucken bepackt war, rückte ihn heran und lud mit anmutiger Gastlichkeit den Peregrinus ein, sich niederzulassen. Dann holte sie den sauber gebundenen Ariost hervor, fuhr mit einem leinenen Tuch leise über die Marokkinbände und überreichte das Meisterwerk der Buchbinderkunst dem Peregrinus mit leuchtenden Blicken, wohl wissend, daß Peregrinus der schönen Arbeit des Vaters seinen Beifall nicht versagen werde. Peregrinus nahm einige Goldstücke aus der Tasche. Die Holde, dies gewahrend, versicherte schnell, daß sie den Preis der Arbeit nicht wisse und daher keine Bezahlung annehmen könne. Herr Peregrinus möge es sich aber gefallen lassen, einige Augenblicke zu verweilen, da der Vater gleich zurückkommen müsse. Dem Peregrinus war es, als schmölze das nichtswürdige Metall in seiner Hand zu einem Klumpen zusammen. Er steckte die Goldstücke schneller wieder ein, als er sie hervorgeholt. Das Mädchen griff jetzt, als Peregrinus sich mechanisch in Lämmerhirts breiten Lehnstuhl niedergelassen, nach ihrem Stuhl. Aus instinktmäßiger Höflichkeit sprang Peregrinus auf und wollte den Stuhl heranrücken. Da geschah es aber, daß er statt der Stuhllehne des Mädchens Hand erfaßte, und er glaubte, als er das Kleinod leise zu drücken wagte, einen kaum merkbaren Gegendruck zu fühlen. »Kätzchen, Kätzchen, was machst du?« Mit diesen Worten wand sich das Mädchen und hob ein Zwirnknäuel von dem Fußboden auf, das die Katze zwischen den Vorderpfoten hielt, ein mystisches Gewebe beginnend. Dann faßte sie mit kindlicher Unbefangenheit den Arm des in Himmelsentzücken versunkenen Peregrinus, führte ihn zum Lehnstuhl und bat ihn nochmals, sich niederzulassen, indem sie selbst sich ihm gegenübersetzte und irgendeine weibliche Arbeit zur Hand nahm. Peregrinus schwankte im Sturm auf einem wogenden Meer. »O Prinzessin!« Das Wort entschlüpfte ihm, selbst wußte er nicht, wie es geschah. Das Mädchen schaute ihn ganz erschrocken an. Da war es ihm, als habe er gegen die Holde gefrevelt, und er rief mit dem weichsten, wehmütigsten Ton, »O meine liebste, teuerste Mademoiselle!« Das Mädchen errötete und sprach mit holder, jungfräulicher Verschämtheit, »Die Eltern nennen mich Röschen. Nennen Sie mich auch so, lieber Herr Tyß, denn ich gehöre ja auch zu den Kindern, denen Sie so viel Gutes erzeigt und von denen Sie so hoch verehrt werden.« »Röschen«, rief Peregrinus ganz außer sich. Er hätte der holden Jungfrau zu Füßen stürzen mögen, kaum hielt er sich zurück. Röschen erzählte nun, indem sie ruhig fortarbeitete, wie seit der Zeit, als die Eltern durch den Krieg in die bitterste Dürftigkeit geraten, sie von einer Base in einem benachbarten kleinen Städtchen aufgenommen, wie diese Base vor wenigen Wochen gestorben und wie sie dann zu den Eltern zurückgekehrt. Peregrinus hörte nur Röschens süße Stimme, ohne viel von den Worten zu verstehen, und er überzeugte sich erst, daß er nicht selig träume, als Lämmerhirt ins Zimmer trat und ihn mit dem herzlichsten Willkommen begrüßte. Nicht lange dauerte es, so folgte auch die Frau mit den Kindern, und wie denn in des Menschen unergründlichem Gemüt Gedanken, Regungen, Gefühle in seltsam buntem Gewirr durcheinanderlaufen, so geschah es, daß Peregrinus selbst in der Ekstase, die ihn einen nie geahnten Himmel schauen ließ, plötzlich daran dachte, wie der murrköpfische Pepusch sein Beschenken der lämmerhirtschen Kinder getadelt. Es war ihm sehr lieb, auf Befragen zu vernehmen, daß keins von den Kindern sich den Magen am Naschwerk verdorben, und die freundlich feierliche Art, ja, der gewisse Stolz, womit sie nach dem hohen Glasschrank, der das glänzende Spielzeug enthielt, hinaufblickten, zeigte, dass sie die letzte Bescherung für etwas Außerordentliches hielten, das wohl niemals wiederkehren dürfte. Die übelgelaunte Distel hatte also ganz Unrecht. »O Pepusch«, sprach Peregrinus zu sich selbst, »dein verstörtes, zerrissenes Gemüt durchdringt kein reiner Lichtstrahl der wahrhaften Liebe.« Damit meinte Peregrinus nun wohl mehr als ein beschertes Naschwerk und Spielzeug. Lämmerhirt, ein sanfter, stiller, frommer Mann, sah mit sichtlicher Freude auf Röschen, die geschäftig aus- und eingegangen, Brot und Butter herbeigebracht und nun an einem kleinen Tischchen in der entferntesten Ecke des Zimmers dem Geschwister stattliche Butterstollen bereitete. Die muntern Jungen drängten sich dicht an die liebe Schwester, und wenn sie in verzeihlicher, kindlicher Begierde das Maul etwas weiter aufsperrten als gerade nötig, so tat das der häuslichen Idylle doch keinen sonderlichen Eintrag. Den Peregrinus entzückte des holden Mädchens Beginnen, ohne dass ihm dabei Werthers Lotte und ihre Butterbrote in den Sinn kamen. Lämmerhirt näherte sich dem Peregrinus und begann bald leise von Röschen zu reden, was sie für ein frommes, gutes, liebes Kind sei, der Himmel auch die Gabe äußerer Schönheit verliehen und wie er nur Freude an dem holden Kinde zu erleben hoffe. Was, setzte er hinzu, indem sein Gesicht sich in Wonne verklärte, was ihm aber so recht im innersten Herzen wohltue, sei, dass Röschen sich auch zur edlen Buchbinderkunst hinneige und seit den wenigen Wochen, während sie sich mit ihm befinde, in feiner, zierlicher Arbeit ungemein viel profitiert habe, so daß sie bereits viel geschickter sei als mancher Lümmel von Lehrbursche, der Jahre hindurch Maroquin und Gold vergeude und die Buchstaben schief und krumm stelle, daß sie aussähen wie betrunkene Bauern, die aus der Schenke torkeln. Ganz zutraulich flüsterte der entzückte Vater dem Peregrinus ins Ohr, »Es muß heraus, Herr Tyß, es drückt mir sonst das Herz ab, ich kann mir nicht helfen. Wissen Sie wohl, dass mein Röschen den Schnitt des Ariost vergoldet hat?« Sowie Peregrinus dies vernahm, griff er hastig nach den saubern Maroquinbänden, als müsse er sich des Heiligtums bemächtigen, ehe ein feindlicher Zufall es ihm raube. Lämmerhirt hielt das für ein Zeichen, dass Peregrinus fortwolle, und bat ihn, es sich noch einige Augenblicke in der Familie gefallen zu lassen. Eben dies erinnerte aber den Peregrinus, dass er doch sich endlich losreisen müsse. Er zahlte schnell die Rechnung, und Lämmerhirt reichte ihm wie gewöhnlich die Hand zum Abschiede. Die Frau tat dasselbe, und auch Röschen. Die Jungen standen in der offenen Tür, und damit der Liebestorheit ihr Recht geschehe, riss Peregrinus im Hinausschreiten dem Jüngsten das Restchen Butterstollen aus der Hand, an dem er eben kaute, und rannte wie gehetzt die Treppe hinab. »Nun, nun«, sprach der Kleine ganz verdutzt, »was ist denn das? Hättest mir ja sagen können, der Herr Tyß, wenn er hungrig war, hätte ihm ja gerne meine ganze Stolle gegeben.« Schritt vor Schritt ging Herr Peregrinus Tyß nach Hause, die schweren Quartanten mühsam unter dem Arm fortschleppend und mit verklärtem Blick einen Bissen des Butterstollenrestes nach dem andern auf die Lippe nehmend, als genösse er himmlisches Manna. »Der ist nunmehro auch übergeschnappt«, sagte ein vorübergehender Bürger. Es war dem Mann nicht zu verdenken, dass er dergleichen von Peregrinus dachte. Als Herr Peregrinus Tyß ins Haus trat, kam ihm die alte Aline entgegen und winkte mit Gebärden, die Angst und Besorgnis ausdrückten, nach dem Zimmer des Herrn Swammerdamm. Die Türe stand offen, und Peregrinus gewahrte Dörtje Elverding, die erstarrt auf einem Lehnstuhl saß und deren zusammengeschrumpftes Gesicht einer Leiche zu gehören schien, die bereits im Grabe gelegen. Ebenso erstarrt, ebenso leichenähnlich saßen vor ihr auf Lehnstühlen Pepusch, Swammerdamm und Leuwenhoek. »Ist das«, sprach die Alte, ist das eine tolle gespenstische Wirtschaft hier unten. So sitzen die drei unseligen Menschen schon den ganzen lieben Tag über und essen nichts und trinken nichts und reden nichts und holen kaum Atem.« Dem Peregrinus wollte zwar, ob des in der Tat etwas schauerlichen Anblicks halber, einiges Entsetzen anwandeln, indessen wurde, indem er die Treppe hinaufstieg, das gespenstische Bild von dem wogenden Meer der Himmelsträume verschlungen, in dem der entzückte Peregrinus schwamm seit dem Augenblick, als er Röschen gesehen. Wünsche, Träume, selige Hoffnungen strömten gern über in das befreundete Gemüt, aber gab es für den armen Peregrinus jetzt ein anderes als das Ehrliche des guten Meisters Floh? Dem wollte er nun sein ganzes Herz ausschütten, dem wollte er von Röschen alles erzählen, was sich eigentlich gar nicht so recht erzählen ließ. Doch er mochte so viel rufen, so viel locken, als er wollte. Kein Meister Floh ließ sich sehen. Er war auf und davon. In der Falte der Halsbinde, wo sonst Meister Floh bei Ausgängen sich beherbergte, fand Peregrinus bei sorgfältigem Nachsuchen ein kleines Schächtelchen, worauf die Worte standen: »Hierin befindet sich das mikroskopische Gedankenglas. Seht ihr mit dem linken Auge scharf in die Schachtel hinein, so sitzt euch das Glas augenblicklich in der Pupille. Wollt ihr es wieder heraushaben, so dürft ihr nur das Auge in die Schachtel hineinhalten, die Pupille sanft drücken, und das Glas fällt auf den Boden der Schachtel. Ich arbeite in euren Geschäften und wage viel dabei, doch für meinen lieben Schutzherrn tue ich das alles als euer dienstwilligster Meister Floh.« Ende von Teil 1 des 7. Abenteuers. Siebtes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Siebtes Abenteuer, Teil 2. Hier gäbe es nun für einen tüchtigen, handfesten Romanschreiber, der mit starker, kielbewaffneter Hand alles menschliche Tun und Treiben zusammenarbeitet nach Herzenslust, die erwünschteste Gelegenheit, den heillosen Unterschied zwischen Verliebtsein und Lieben, nachdem solcher theoretisch genugsam abgehandelt, praktisch darzutun durch Peregrinus' Beispiel. Viel ließe sich da sagen vom sinnlichen Treiben, von dem Fluch der Erbsünde und von dem himmlischen Prometheusfunken, der in der Liebe die wahrhafte Geistergemeinschaft des diversen Geschlechts entzündet, die den eigentlich notwendigen Dualismus der Natur bildet. Sollte nun auch besagter Prometheusfunken nebenher die Fackel des Ehegottes anstecken, wie ein tüchtiges, hellbrennendes Wirtschaftslicht, bei dem es sich gut lesen, schreiben, stricken, nähen lässt, sollte auch eine fröhliche Nachkommenschaft sich ebenso gut die Mäulchen gelegentlich mit Kirschmus beschmieren als jede andere, so ist das hienieden nun einmal nicht anders. Überdem nimmt sich eine solche himmlische Liebe als erhabene Poesie sehr gut aus, und als das Beste darf in der Tat gerühmt werden, dass diese Liebe kein leeres Hirngespinst, sondern dass wirklich etwas daran ist, wie viele Leute bezeugen können, denen es mit dieser Liebe bald gut, bald schlimm ergangen. Der geneigte Leser hat aber längst erraten, dass Herr Peregrinus Tyß in die kleine Dörtje sich bloß beträchtlich verliebt hatte, dass aber erst in dem Augenblick, da er Lämmerhirts Röschen, das holde, liebe Engelskind, erblickte, die wahre, himmlische Liebe hell aufloderte in seiner Brust. Wenigen Dank würde aber gegenwärtiger Referent des tollsten, wunderlichsten aller Märchen einernten, wenn er sich steif und fest an dem Paradeschritt der daherstolzierenden Romanisten haltend nicht unterlassen könnte, hier die jedem regelrechten Roman höchst nötige Langeweile sattsam zu erregen, nämlich dadurch, dass er bei jedem Stadium, das das Liebespaar nach gewöhnlicher Weise zu überstehen hat, sich gemächlich Ruh und Rast gönnte. Nein, lass uns, geliebter Leser, wie wackre rüst'ge Reiter auf mutigen Rennern umherbrausen und alles, was links und rechts liegt, nicht achtend, dem Ziel entgegeneilen. Wir sind da. Seufzer, Liebesklagen, Schmerz, Entzücken, Seligkeit, alles einigt sich in dem Brennpunkt des Augenblicks, da das holde Röschen, das reizende Inkarnat holder Jungfräulichkeit auf den Wangen, dem überglücklichen Peregrinus Tyß gesteht, dass sie ihn liebe, ja, dass sie es gar nicht sagen könne, wie sehr, wie so über alle Maßen sie ihn liebe, wie sie nur in ihm lebe, wie er allein ihr einziger Gedanke, ihr einziges Glück sei. Der finstere, arglistige Dämon pflegt in die hellsten Sonnenblicke des Lebens hineinzugreifen mit seinen schwarzen Krallen. Ja, durch den finstern Schatten jenes unheilbringenden Wesens, jenen Sonnenschein zu verdunkeln ganz und gar. So geschah es, dass in Peregrinus böse Zweifel aufstiegen, ja, dass ein gar böser Argwohn sich regte in seiner Brust. Wie, schien eine Stimme ihm zuzuflüstern, wie, auch jene Dörtje Elverdink gestand dir ihre Liebe, und doch war es schnöder Eigennutz, von dem beseelt sie dich verlocken wollte, die Treue zu brechen und Verräter zu werden an dem besten Freunde, an dem armen Meister Floh. Ich bin reich. Man sagt, dass ein gewisses gutmütiges Betragen, eine gewisse Offenheit, von manchem Einfalt genannt, mir die zweideutige Gunst der Menschen und auch wohl gar der Weiber verschaffen könnte, und diese, die mir nun ihre Liebe gesteht. Schnell griff er nach dem verhängnisvollen Geschenk des Meisters Floh. Er brachte das Schächtelchen hervor und war im Begriff, es zu öffnen, um sich das mikroskopische Glas in die Pupille des rechten Auges zu setzen und so Röschens Gedanken zu durchschauen. Er blickte auf, und das reine Himmelsazur der schönsten Augen leuchteten in seine Seele hinein. Röschen, seine innere Bewegung wohl bemerkend, sah ihn ganz verwundert und beinahe besorglich an. Da war es ihm, als durchzucke ihn ein jäher Blitz, und das vernichtende Gefühl der Verderbtheit seines Sinnes zermalmte sein ganzes Wesen. »Wie«, sprach er zu sich selbst, »in das himmelsreine Heiligtum dieses Engels willst du eindringen in sündhaftem Frevel? Gedanken willst du erspähen, die nichts gemein haben können mit dem verworfenen Treiben gemeiner, im Irdischen befangener Seelen? Verhöhnen willst du den Geist der Liebe selbst, ihn mit den verruchten Künsten bedrohlicher, unheimlicher Mächte versuchend?« Er hatte mit Hass das Schächtelchen in seine Tasche verborgen. Es war ihm, als habe er eine Sünde begangen, die er nie, nie werde abbüßen können. Ganz aufgelöst in Wehmut und Schmerz stürzte er dem erschrockenen Röschen zu Füßen, rief, er sei ein Frevler, ein sündiger Mensch, der Liebe eines engelsreinen Wesens wie Röschen nicht wert sei, badete sich in Tränen. Röschen, die nicht begreifen konnte, welcher finstere Geist über Peregrinus gekommen, sank zu ihm nieder, umfasste ihn, indem sie weinend lispelte, »Um Gott, mein geliebter Peregrinus, was ist dir? Was ist dir geschehen? Welcher schlimme Feind stellt sich zwischen uns? O komm, setz dich ruhig zu mir nieder!« Peregrinus ließ sich schweigend, keinerlei willkürlichen Bewegung fähig, von Röschen sanft in die Höhe ziehen. Es war gut, dass das alte, etwas zerbrechliche Kanapee, wie gewöhnlich mit broschierten Büchern, fertigen Einbänden und einem nicht geringen Vorrat von allerlei Buchbinderutensilien bepackt war, so daß Röschen manches wegräumen mußte, um Platz für sich und den zerknirschten Herrn Peregrinus Tyß zu gewinnen. Er bekam dadurch Zeit, sich zu erholen, und sein großer Schmerz, seine herzzerreißende Wehmut löste sich auf in das mildere Gefühl verübter, jedoch wohl zu sühnender Unbill. War er zuvor, was seine Gesichtszüge betrifft, dem trostlosen Sünder zu vergleichen, über den das Verdammungsurteil unwiderruflich ausgesprochen, so sah er jetzt nur noch ein wenig einfältig aus. Solches Aussehen ist aber bei derlei Umständen jedesmal ein gutes Prognostikon. Als nun beide, Röschen und Herr Peregrinus Tyß, zusammen auf besagtem, gebrechlichem Kanapee des ehrsamen Buchbinders Lämmerhirt saßen, begann Röschen mit niedergeschlagenen Augen und halb verschämtem Lächeln: »Ich mag wohl erraten, mein Geliebter, was dein Gemüt so plötzlich bestürmt. Gestehen will ich es dir, man hat mir mancherlei Wunderliches von den seltsamen Bewohnern deines Hauses erzählt. Die Nachbarinnen, nun, du weißt, wie Nachbarinnen sind, die schwatzen und schwatzen gar gern und wissen oft selbst nicht einmal was. Ja, diese bösen Nachbarinnen haben mir erzählt, in deinem Hause sei ein gar wundersames Frauenzimmer, die manche gar für eine Prinzessin hielten und die du selbst in der Christnacht in dein Haus getragen. Der alte Herr Swammer habe sie freilich als seine entflohene Nichte bei sich aufgenommen, aber die Person stelle dir nach mit seltsamen Verlockungen. Doch das ist beileibe noch nicht das Schlimmste. Denke dir, mein geliebter Peregrinus, die alte Muhme geradeüber, du kennst sie wohl, die alte Frau mit der spitzen Nase, die so freundlich hinübergrüßt, wie sie dich sieht, und von der du einmal sagtest, dass du sie sonntags in ihrem bunten, stoffenen Ehrenkleid nach der Kirche ziehen sahst. Ich muß noch lachen, wenn ich daran denke. Es wolle dich gemahnen, als wandle ein Feuerlilienstrauch über die Straße. Diese misstrauische Muhme hat mir allerlei Böses in den Kopf setzen wollen. So freundlich sie dich auch grüßt, so hat sie mich doch stets vor dir gewarnt und nichts Geringeres behauptet, als daß in deinem Hause Satanskünste getrieben würden und daß die kleine Dörtje gar nichts anderes sei als ein kleines, verkapptes Teufelchen, welches, um dich zu verlocken, in Menschengestalt umherwandle, und zwar in gar anmutiger und verführerischer. Peregrinus, mein holder, geliebter Peregrinus, sieh mir ins Auge, du wirst keine Spur des leisesten Argwohns finden. Ich habe dein reines Gemüt erkannt. Niemals hat dein Wort, dein Blick nur einen verfinsterten Hauch auf den hellen, klaren Spiegel meiner Seele geworfen. Ich vertraue dir. Ich vertraue dem Gedanken der Seligkeit, die über uns kommen wird, wenn ein festes Band uns verknüpft und die mir süße Träume voll Liebe und Sehnsucht verkündet. Peregrinus, mögen auch finstre Geister über dich beschlossen haben, was sie wollen. Ihre Macht scheitert, gebrochen an deinem frommen Wesen, das fest und stark ist in Liebe und unwandelbarer Treue. Was soll, was kann eine Liebe zerstören wie die unsrige? Verbanne jeden Zweifel. Unsere Liebe ist der Talisman, vor dem die nächtigen Gestalten fliehen. Dem Peregrinus kam Röschen in diesem Augenblick vor wie ein höheres Wesen, jedes ihrer Worte wie Trost des Himmels. Ein unbeschreibliches Gefühl der reinsten Wonne durchströmte sein Inneres, wie milder, süßer Frühlingshauch. Er war nicht mehr der Sünder, der vermessene Frevler, für den er sich gehalten. Er glaubte mit Entzücken zu erkennen, dass er wert sei der Liebe der holdesten, engelsreinsten Jungfrau. Der Buchbindermeister Lämmerhirt kehrte mit seiner Familie von einem Spaziergange zurück. Dem Peregrinus sowie dem süßen Röschen strömte das Herz über. Und Herr Peregrinus verließ beim Einbruch der Nacht die enge Wohnung des himmelhoch erfreuten Buchbinders und seiner guten Alten, die vor lauter Wonne und Freude ein wenig mehr schluchzte als gerade nötig, als glücklicher, seliger Bräutigam. Alle glaubwürdige und sehr authentische Notizen, aus denen diese wundersame Geschichte entnommen, stimmen darin überein, und der hundertjährige Kalender bestätigt es, dass gerade in der Nacht, da Herr Peregrinus Tyß als glücklicher Bräutigam nach Hause kam, der Vollmond sehr hell und freundlich schien, so daß der ganze Roßmarkt sich in seinem Silberglanz gar anmutig geputzt hatte. Natürlich scheint es, daß Herr Peregrinus Tyß, statt die Ruhe zu suchen, sich ins offene Fenster legte, um, wie es Liebenden ziemlich ist und wohl ansteht, in den Mond zu gucken, noch ein wenig den Gedanken an seine holde Geliebte nachzuhängen. Mag es nun aber auch dem geneigten Leser, vorzüglich aber bei den geneigten Leserinnen, dem Herrn Peregrinus Tyß zum offenbaren Nachteil gereichen, der Wahrheit muß ihr Recht geschehen, und es darf nicht verschwiegen bleiben, daß Herr Peregrinus, trotz seiner Seligkeit, zweimal so übermäßig und so laut gähnte, daß ein etwas angetrunkener Markthelfer, der gerade über die Straße taumelte, ihm laut zurief: »Na, er da oben mit der weißen Nachtmütze, fress er mich nur nicht auf!« Dies war nun die genügende Ursache, damit Herr Peregrinus Tyß ganz unwillig das Fenster zuwarf, so daß die Scheiben klirrten. Man will sogar behaupten, daß er während dieses Akts laut genug gerufen: »Grober Schlingel!« Doch kann dies durchaus nicht verbürgt werden, da solches mit seiner sanften Gemütsart und Seelenstimmung ganz unverträglich scheint. Genug, Herr Peregrinus Tyß warf das Fenster zu und begab sich zur Ruhe. Das Bedürfnis des Schlafes schien indessen durch jenes unmäßige Gähnen beseitigt zu sein. Gedanken und Gedanken durchkreuzten sein Hirn, und vorzüglich lebhaft trat ihm die überstandene Gefahr vor Augen, da eine finstre Macht ihn zu einem verruchten Gebrauch des mikroskopischen Glases verlocken wollte. Doch nun erst ging es ihm auch deutlich auf, daß Meister Flohs verhängnisvolles Geschenk, habe er es selbst auch gut damit gemeint, doch in jedem Betracht ein Geschenk sei, das der Hölle angehöre. »Wie«, sprach er zu sich selbst, »ein Mensch, der die geheimsten Gedanken seiner Brüder erforscht, bringt über den diese verhängnisvolle Gabe nicht jenes entsetzliche Verhängnis, welches den ewigen Juden traf, der durch das bunteste Gewühl der Welt ohne Freude, ohne Hoffnung, ohne Schmerz, in dumpfer Gleichgültigkeit, die das Caput Mortuum der Verzweiflung ist, wie durch eine unwirtbare, trostlose Einöde wandelte? Immer aufs Neue hoffend, immer aufs Neue vertrauend und immer wieder bitter getäuscht, wie kann es anders möglich sein, als das Misstrauen, böser Argwohn, Hass, Rachsucht in der Seele sich festnisten und jede Spur des wahrhaft menschlichen Prinzips, das sich ausspricht in mildem Vertrauen, in frommer Gutmütigkeit, wegzehren muß. Nein, dein freundliches Gesicht, deine glatten Worte sollen mich nicht täuschen. Du, in dessen tiefem Innern vielleicht unvermindert Hass gegen mich verborgen, ich will dich für einen guten Freund halten. Ich will dir Gutes erzeigen, wie ich nur kann. Ich will dir meine Seele erschließen, weil es mir wohltut. Und das bittere Gefühl des Augenblicks, wenn du mich enttäuschest, ist gering zu achten gegen die Freuden eines schönen vergangenen Traumes. Und selbst die wahrhaften Freunde, die es wirklich gut meinen, wie wandelbar ist des Menschen Gemüt! Kann nicht selbst ein böses Zusammentreffen widriger Umstände, eine Missstimmung von der Unbill des launischen Zufalls erzeugt, in der Seele dieser Freunde einen vorübergehenden, feindseligen Gedanken hervorbringen? Und diesen Gedanken erfasst das unglückselige Glas, finsteres Misstrauen erfüllt das Gemüt, und im ungerechtesten Zorn, in wahnsinniger Betörtheit stoß ich auch den wahren Freund von der Brust, und immer tiefer und tiefer, bis in die Wurzel des Lebens, frisst das tötende Gift des bösen Grolls, der mich mit allem Sein hienieden entzweit und mich mir selbst entfremdet. Nein, Frevel, ruchloser Frevel ist es, sich wie jener gefallene Engel des Lichts, der die Sünde über die Welt brachte, gleichstellen zu wollen der ewigen Macht, die das Innere des Menschen durchschaut, weil sie es beherrscht. Fort, fort mit der unseligen Gabe! Herr Peregrinus Tyß hatte das kleine Schächtelchen, worin das mikroskopische Glas befindlich, ergriffen und war im Begriff, es mit aller Gewalt gegen die Stubendecke zu schleudern. Plötzlich saß Meister Floh in seiner mikroskopischen Gestalt, gar hübsch und anmutig anzuschauen, mit gleißendem Schuppenpanzer und den schönsten polierten goldenen Stiefeln, dicht vor dem Herrn Peregrinus Tyß auf der Bettdecke. »Halt«, rief er, »halt, Verehrtester, beginn kein unnützes Zeug. Eher würdet ihr ein Sonnenstäubchen vernichten, als dieses kleine, unvertilgbare Glas auch nur einen Fuß breit fortschaffen, solange ich in der Nähe bin. Übrigens hatte ich mich, ohne dass ihr es merktet, schon beim ehrlichen Buchbinder Lämmerhirt, wie gewöhnlich, in die Falte eurer Halsbinde versteckt und war daher Zeuge alles dessen, was sich begeben. Ebenso habe ich euer jetziges, erbauliches Selbstgespräch mit angehört und manche Lehre daraus gezogen. Zuvörderst habt ihr jetzt erst euer von der wahrhaften Liebe rein beseeltes Gemüt in der glänzendsten Glorie wie einen mächtigen Strahl aus eurem Innern hervorblitzen lassen, so daß, wie ich glaube, der höchste, entscheidende Moment sich naht. Dann habe ich auch eingesehen, daß, in Rücksicht des mikroskopischen Glases, ich in großem Irrtum befangen war. Glaubt es mir, verehrtester, geprüftester Freund, ohnerachtet ich nicht das Vergnügen habe, ein Mensch zu sein wie ihr, sondern nur ein Floh, wiewohl kein Simpler, sondern ein Graduierter, meiner glorreichen Meisterschaft halber, so verstehe ich mich dennoch sehr gut auf das menschliche Gemüt und auf das Tun und Treiben der Menschen, unter denen ich ja beständig hausiere. Manches Mal kommt mir dieses Treiben sehr possierlich, beinahe albern vor. Nehmt das nicht übel, Verehrtester, ich sage das nur als Meister Floh. Ihr habt recht, mein Freund, es wäre ein garstiges Ding und könnte unmöglich zu Gutem führen, wenn ein Mensch dem anderen so mir nichts, dir nichts durch das Gehirn schaute. Dem unbefangenen, heitren Floh ist indessen diese Gabe des mikroskopischen Glases durchaus nicht im Mindesten bedrohlich. Ihr wisst es, Verehrtester, und bald will es das Geschick, glückseligster Herr Peregrinus, meine Nation ist leichten, ja leichtfertigen, mutigen Sinnes, und man könnte sagen, sie besteht aus lauter jugendlichen, kecken Springensfelden. Dabei kann ich meines Teils mich aber einer gar besonderen Lebensklugheit berühmen, die euch weisen Menschenkindern gemeinhin abzugehen pflegt. Das heißt, ich habe nie etwas getan im unschicklichen Moment. Stechen ist nun mal das Hauptbedingnis meines Lebens, aber stets habe ich zur rechten Zeit und an rechter Stelle gestochen. Lasst euch das zu Herzen gehen, ehrlicher, treuer Freund. Ich empfange nun das euch zugedachte Geschenk, welches weder das Präparat von Mensch, Swammerdamm genannt, noch der sich selbst in kleinlicher Missgunst verzehrende Leuwenhoek besitzen konnte, aus euren Händen zurück, und werde es getreu bewahren. Jetzt, mein verehrtester Herr Tyß, überlasst euch dem Schlummer. Bald werdet ihr in ein träumerisches Delirium verfallen, in welchem der große Moment sich kundtut. Zur rechten Zeit bin ich wieder bei euch. Meister Floh verschwand, und der Glanz, den er verbreitet, verlöschte in der tiefen, finstern Nacht des Zimmers, dessen Vorhänge fest zugezogen. Es geschah, wie Meister Floh gesagt hatte. Herr Peregrinus Tyß wähnte bald, er liege an dem Ufer eines berauschenden Waldbachs und vernehme das Säuseln des Windes, das Flüstern der Gebüsche, das Sumsen von tausend Insekten, die ihn umschwirrten. Dann war es, als würden seltsame Stimmen vernehmbar und deutlicher und immer deutlicher, so daß Peregrinus zuletzt Worte zu verstehen glaubte. Doch nur ein verwirrtes, sinnebetörendes Geschwätz drang an sein Ohr. Endlich begann eine dumpfe, feierliche Stimme, die jedoch immer heller und heller erklang, folgende Worte: »Unglücklicher König Sekakis, der du das Vermächtnis der Natur verschmähtest, der du, verblendet von dem bösen Zauber des arglistigen Dämons, den falschen Teraphim erschautest statt des wahrhaften Geistes. An jenem verhängnisvollen Orte, auf Famagusta, in tiefem Schacht der Erde verborgen, lag der Talisman, doch da du dich selbst vernichtet, gab es kein Prinzip, seine erstarrte Kraft zu entzünden. Vergebens opfertest du deine Tochter, die schöne Gamahe, vergebens war die Liebesverzweiflung der Distel Zeherit. Doch auch ohnmächtig und wirkungslos blieb der Blutdurst des Egelprinzen. Gezwungen wurde selbst der tölpische Genius Thetel, die süße Beute fahren zu lassen, denn so mächtig war noch, o König Sekakis, dein halb erloschener Gedanke, dass du die Verlorene wiedergeben konntest dem Urelement, dem sie entsprossen. Wahnsinnige Detailhändler der Natur, dass euch die Arme in die Hände fallen mußte, dass ihr sie in dem Blumenstaub jener verhängnisvollen Haarlemmer Tulpe entdecktet, dass ihr sie quälen mußtet mit euren abscheulichen Versuchen, in kindischem Übermut wähnend, ihr vermöchtet durch eure schnöden Künste das zu bewirken, was nur durch die Kraft des schlummernden Talismans geschehen kann. Und auch dir, Meister Floh, mochte es nicht vergönnt sein, das Geheimnis zu durchschauen, das deinem klaren Blick doch nicht die Kraft innewohnte, einzudringen in die Tiefe der Erde und den erstarrten Karfunkel zu erspähen. Die Gestirne zogen daher, durchkreuzten sich auf ihrer Bahn in wunderbaren Schwingungen, fruchtbare Konstellationen erzeugten das Staunenswerte, das dem blöden Auge des Menschen Unerforschliche. Doch kein siderischer Konflikt weckte den Karfunkel, denn nicht geboren wurde das menschliche Gemüt, das den Karfunkel hegen und pflegen müsste, damit er in der Erkenntnis des Höchsten, in der menschlichen Natur erwache, zu freudigem Leben. Doch endlich! Das Wunder ist erfüllt, der Augenblick ist gekommen. Ein heller, flackernder Schein fuhr bei Peregrinus' Augen vorüber. Er erwachte halb aus der Betäubung und gewahrte zu seinem nicht geringen Erstaunen den Meister Floh, der in seiner mikroskopischen Gestalt, jedoch in den schönsten, faltenreichen Talar gehüllt, eine hoch auflodernde Fackel in den Vorderpfötchen haltend, emsig und geschäftig in dem Zimmer auf- und niederhüpfte und dabei feine, geltende Töne ausstieß. Herr Peregrinus wollte sich ganz aus dem Schlafe ermuntern, doch plötzlich zuckten tausend feurige Blitze durch das Gemach, das bald von einem einzigen, glühenden Feuerballe erfüllt schien. Dann durchzog aber ein milder, aromatischer Duft das wilde Feuer, das bald wegloderte und zum sanften Mondesschimmer wurde. Peregrinus fand sich wieder, auf einem mächtigen Throne stehend, in den reichen Gewändern eines indischen Königs, das funkelnde Diadem auf dem Haupte, die bedeutungsvolle Lotusblume statt des Zepters in der Hand. Der Thron stand in einem unabsehbaren Saal errichtet, dessen tausend Säulen schlanke, himmelhohe Zedern waren. Dazwischen erhoben aus dunklem Gesträuch die schönsten Rosen sowie wundervolle, süß duftende Blumen jeder Art ihre Häupter empor, wie in dürstender Sehnsucht nach dem reinen Azur, das, durch die verschlungenen Zweige der Zedern glänzend, wie mit liebenden Augen hinabblickte. Peregrinus erkannte sich selbst. Er fühlte, daß der zum Leben entzündete Karfunkel glühe in seiner eigenen Brust. Im fernsten Hintergrunde bemühte sich der Genius Thetel, in die Lüfte zu steigen, doch erreichte er nicht die halbe Höhe der Zedernstämme, sondern plumpte schmachvoll zur Erde nieder. Hier kroch aber der garstige Egelprinz in widerwärtigen Krümmungen hin und her und suchte sich auf ekelhafte Weise bald dick aufzublasen, bald sich lang zu ziehen, und dabei stöhnte er: »Gamahe, doch mein!« In der Mitte des Saales saßen auf kolossalen Mikroskopen Leuwenhoek und Swammerdamm und schnitten gar klägliche, jämmerliche Gesichter, indem sie sich vorwurfsvoll wechselweise zuriefen: »Seht ihr, das ist der Punkt im Horoskop, dessen Bedeutung ihr nicht herausbringen konntet. Auf ewig ist uns der Talisman verloren.« Dicht an den Stufen des Thrones schienen aber Dörtje Elverdink und Georg Pepusch nicht sowohl zu schlummern als in tiefe Ohnmacht versunken. Peregrinus, oder wir können ihn jetzt allenfalls so nennen, König Sekakis, schlug den Königsmantel, dessen Falten seine Brust bedeckten, zurück, und aus seinem Innern schoss der Karfunkel wie Himmelsfeuer blendende Strahlen durch den weiten Saal. Mit einem dumpfen Geächze zerstäubte der Genius Thetel, indem er sich eben aufs Neue in die Höhe schwingen wollte, in unzählige farblose Flocken, die, wie vom Sturme gejagt, sich im Gebüsche verloren. Mit dem entsetzlichen Tone des herzzerschneidendsten Jammers krümmte sich der Egelprinz zusammen, verschwand in der Erde, und man vernahm ein unwilliges Brausen, als nehme sie den hässlichen, unwillkommenen Flüchtling nur ungern auf in ihren Schoß. Leuwenhoek und Swammerdamm waren von den Mikroskopen herab in sich selbst zusammengesunken, und man vernahm aus ihrem angstvollen Stöhnen und Ächzen, aus ihren bangen Todesseufzern, daß eine harte Qual sie erfasst. Aber Dörtje Elverdink und Georg Pepusch, oder wie sie hier besser zu benennen, die Prinzessin Gamahe und die Distel Zeherit, waren aus ihrer Ohnmacht erwacht und hingekniet vor dem Könige, zu dem sie in sehnsüchtigen Seufzern zu flehen schienen. Doch senkten sie den Blick zur Erde, als vermöchten sie nicht den Glanz des strahlenden Karfunkels zu ertragen. Sehr feierlich sprach Peregrinus: »Aus schnödem Ton und den Federflocken, die ein einfältiger, schwerfälliger Strauß verloren, hat dich der böse Dämon zusammengeknetet, dich, der du die Menschen täuschen solltest als Genius Thetel. Deshalb vernichtete dich der Strahl der Liebe, dich leeres, wirres Phantom, und du musstest zerstäuben in das gehaltlose Nichts. Auch du, blutrünstiges Ungetüm der Nacht, verhaßter Egelprinz, musstest vor dem Strahl des glühenden Karfunkels entfliehen in den Schoß der Erde. Aber ihr, arme Betörte, unglücklicher Swammerdamm, beklagenswerter Leuwenhoek, euer ganzes Leben war ein unaufhörlicher, ununterbrochener Irrtum. Ihr trachtetet, die Natur zu erforschen, ohne die Bedeutung ihres innersten Wesens zu ahnen. Ihr wagtet es, einzudringen in ihre Werkstatt und ihre geheimnisvolle Arbeit belauschen zu wollen, wähnend, dass es euch gelingen werde, ungestraft die furchtbaren Geheimnisse jener Untiefen, die dem menschlichen Auge unerforschlich, zu erschauen. Euer Herz blieb tot und starr. Niemals hat die wahrhafte Liebe euer Wesen entzündet, niemals haben die Blumen, die bunten, leichtgeflügelten Insekten zu euch gesprochen mit süßen Worten. ihr glaubtet, die hohen, heiligen Wunder der Natur in frommer Bewunderung und Andacht anzuschauen, aber indem ihr in freveligem Beginnen die Bedingnisse jener Wunder bis in den innersten Kern zu erforschen euch abmühtet, vernichtetet ihr selbst jene Andacht, und die Erkenntnis, nach der ihr strebtet, war nur ein Phantom, von dem ihr getäuscht wurdet, wie neugierige, vorwitzige Kinder. Toren, euch gibt der Strahl des Karfunkels keinen Trost, keine Hoffnung mehr. Ha, ha, noch ist Trost, noch ist Hoffnung, die Alte begibt sich zu den Alten. Das ist ne Liebe, das ist ne Treu, das ist ne Zärtlichkeit. Und die Alte ist nun wirklich eine Königin und führt ihr Swammerdämmchen, ihr Leuwenhöckchen in ihr Reich. Und da sind sie schöne Prinzen und zupfen Silberfaden und Goldfaden und Seidenflöckchen aus und verrichten andere gescheite und sehr nützliche Dinge. So sprach die alte Aline, die plötzlich in wunderlichen Kleidern angetan, welche beinahe dem Aufzug der Königin von Golconda in der Oper glichen, zwischen den beiden Mikroskopisten stand. Diese waren aber auf solche Weise zusammengeschrumpft, dass sie kaum noch eine Spanne hoch zu sein schienen. Die Königin von Golconda nahm die Kleinen, welche merklich ächzten und stöhnten, an ihre Brust und liebkoste und hätschelte sie wie kleine Bübchen, indem sie ihnen mit tändelnden Worten freundlich zusprach. Darauf legte die Königin von Golconda ihre niedlichen Püppchen in zwei kleine, sehr zierlich aus dem schönsten Elfenbein geschnitzten Wiegen und wiegte sie, indem sie dabei sang: »Schlaf, mein Kindchen, schlaf, im Garten gehen zwei Schaf, ein schwarzes und ein weißes« und so weiter. Während dies geschah, kniete die Prinzessin Gamaheh und die Distel Zeherit noch immer auf den Stufen des Throns. Da sprach Peregrinus: »Nein, verstoben ist der Irrtum, der dein Leben verstörte, du geliebtes Paar. Kommt an meine Brust, Geliebte. Der Strahl des Karfunkels wird euer Herz durchdringen, und ihr werdet die Seligkeit des Himmels genießen.« Mit einem Laut freudiger Hoffnung erhoben sich die beiden, die Prinzessin Gamaheh und die Distel Zeherit, und Peregrinus drückte sie fest an sein flammendes Herz. So wie er sie ließ, fielen sie sich in hohem Entzücken in die Arme. Verschwunden war die Leichenblässe von ihrem Antlitz, und frisches, jugendliches Leben blühte auf ihren Wangen, leuchtete aus ihren Augen. Meister Floh, der so lange wie ein zierlicher Trabant an der Seite des Thrones gestanden, nahm plötzlich seine natürliche Gestalt an und sprang, indem er laut geltend rief: »Alte Liebe rostet nicht!« mit einem tüchtigen Satz hinein in Dörtjes Nacken. Doch, o Wunder, im selben Augenblick lag auch Röschen in hoher, unbeschreiblicher Anmut holder Jungfräulichkeit prangend, überstrahlt von dem Glanz der reinsten Liebe wie ein Cherub des Himmels an Peregrinus Busen. Da rauschten die Zweige der Zedern, und höher und freudiger erhoben die Blumen ihre Häupter, und gleißende Paradiesvögel schwangen sich durch den Saal, und süße Melodien strömten aus den dunklen Büschen, und wie aus weiter Ferne hallten jauchzende Jubel und ein tausendstimmiger Hymnus der überschwänglichsten Lust erfüllte die Lüfte. Und in der heiligen Weihe der Liebe regten sich die höchsten Wonnen des Lebens und sprühten und loderten empor, reines Ätherfeuer des Himmels. Herr Peregrinus Tyß hatte in der Nähe der Stadt ein gar schönes Landhaus gekauft, und hier sollte an einem Tage seine sowie die Hochzeit seines Freundes Georg Pepusch mit der kleinen Dörtje Elverdingen gefeiert werden. Der geneigte Leser erlässt es mir wohl, den Hochzeitsschmaus zu beschreiben, sowie genau zu sagen, wie sich übrigens alles an dem festlichen Tage begeben. Gerne überlasse ich es auch den schönen Leserinnen, den Anzug der beiden Bräute so zu ordnen, wie das Bild davon ihrer Fantasie gerade vorschwebt. Zu bemerken ist nur, dass Peregrinus und sein holdes Röschen, die heitre, kindliche Unbefangenheit selbst, Georg und Dörtje dagegen tief in sich gekehrt waren und, Blick in Blick gesenkt, nur sich zu schauen, zu fühlen, zu denken schienen. Es war Mitternacht, als plötzlich der balsamische Geruch der großblumigen Fackeldistel den ganzen weiten Garten, das ganze Landhaus durchdrang. Peregrinus erwachte aus dem Schlaf. Er glaubte, tiefklagende Melodien einer hoffnungslosen Sehnsucht zu vernehmen, und ein seltsames, ahnendes Gefühl bemeisterte sich seiner. Es war ihm, als reiße sich ein Freund gewaltsam von seinem Busen. Am andern Morgen wurde das zweite Brautpaar, nämlich Georg Pepusch und Dörtje Elverdink, vermisst. Und man erstaunte nicht wenig, als man wahrnahm, dass sie das Brautgemach gar nicht betreten. Der Gärtner kam in diesem Augenblick ganz außer sich herbei und rief, er wisse gar nicht, was er davon denken solle, aber ein seltsames Wunder sei im Garten aufgegangen. Die ganze Nacht habe er vom blühenden Kaktus Grandiflorus geträumt und nun erst die Ursache davon erfahren. Man solle nur kommen und schauen. Peregrinus und Röschen gingen herab in den Garten. In der Mitte eines schönen Bosketts war eine hohe Fackeldistel emporgeschossen, die ihre im Morgenstrahl verwelkte Blüte hinabsenkte, und um diese Blüte schlang sich liebend eine lila und gelb gestreifte Tulpe, die auch den Pflanzentod gestorben. »O, meine Ahnung«, rief Peregrinus, indem ihm die Stimme vor tiefer Wehmut bebte, »O, meine Ahnung! Sie hat mich nicht getäuscht. Der Strahl des Karfunkels, der mich zum höchsten Leben entzückte, gab dir den Tod, du durch seltsame Verschlingungen eines geheimnisvollen Zwiespaltes dunkler Mächte verbundenes Paar. Das Mysterium ist erschlossen. Der höchste Augenblick alles erfüllenden Sehnens war auch der Augenblick deines Todes.« Auch Röschen schien die Bedeutung des Wunders zu ahnen. Sie bückte sich zu der armen, gestorbenen Tulpe herab und vergoß häufige Tränen. »Ihr habt ganz recht«, sprach Meister Floh, der plötzlich in seiner anmutigen, mikroskopischen Gestalt auf der Fackeldistel saß. »Ja, ihr habt ganz recht, wertester Herr Peregrinus. Es verhält sich alles so, wie ihr da eben gesprochen habt, und ich verlor nun meine Geliebte auf immer.« Röschen hatte sich beinahe über das kleine Ungetüm entsetzt, da Meister Floh sie aber mit solchen klugen und freundlichen Augen anblickte und Herr Peregrinus so vertraulich mit ihm tat, so faßte sie ein Herz, schaute ihm dreist ins kleine, niedliche Antlitz und gewann umso mehr Zutrauen zu der kleinen, sonderbaren Kreatur, als Peregrinus ihr zuflüsterte, »Das ist mein guter, lieber Meister Floh.« »Mein bester Peregrinus«, sprach nun Meister Floh sehr zärtlich, »meine holde, liebe Frau, ich muß euch jetzt verlassen und zurückkehren zu meinem Volk, doch werde ich euch treu und freundlich gewogen bleiben, immer da. Ihr sollt meine Gegenwart auf euch ergötzliche Weise verspüren. Lebt wohl, lebt beide herzlich wohl. Alles Glück mit euch.« Meister Floh hatte während dieser Zeit seine natürliche Gestalt angenommen und war spurlos verschwunden. Wirklich soll sich auch Meister Floh in der Familie des Herrn Peregrinus Tyß stets als ein guter Hausgeist bewiesen haben und vorzüglich tätig gewesen sein, als nach Jahresfrist ein kleiner Peregrinus das holde Paar erfreute. da hat Meister Floh am Bette der holden Frau gesessen und der Wärterin in die Nase gestochen, wenn sie eingeschlafen, ist in die mißratene Krankensuppe hinein und wieder herausgesprungen und so weiter. Gar hübsch war es aber von dem Meister Floh, daß er der Tyßschen Nachkommenschaft am Christtage es nie an den zierlichsten, von den geschicktesten Künstlern seines Volkes ausgearbeiteten Spielsächelchen fehlen ließ, so aber den Herrn Peregrinus Tyß auf gar angenehme Weise an jene verhängnisvolle Weihnachtsbescherung erinnerte, die gleichsam das Nest der wunderbarsten, tollsten Ereignisse zu nennen. Hier brachen plötzlich alle weiteren Notizen ab, und die wundersame Geschichte von dem Meister Floh nimmt ein fröhliches und erwünschtes Ende. Ende des siebten Abenteuers. Ende von Meister Floh von E.T.A. Hoffmann. Gelesen von Hokuspokus.